Hallo und herzlich willkommen zum Murstrom-Podcast, Folge Nummer 16. Ich bin der Florian und an meiner Seite ist heute wieder der Marc. Hallo. Wir haben heute zwei Gäste im Studio und wir behandeln das Thema Debian. An unserer Seite sitzen Sebastian und Michael. Hallo. Hallo. Wie fangen wir am besten das Thema an? Ich glaube, wir erklären einmal ungefähr, was Debian ist. Reißen wir mal grob ab, was Debian ist. Grob gesagt, also Debian ist ein uraltes, also eines der ältesten Open-Source-Software-Projekte, das es quasi als Produkt herausbringt, ein Betriebssystem, also eine Linux-Distribution. Das ist dann im Endeffekt eine Zusammenstellung von einem Linux-Kernel mit verschiedenen Software-Paketen und die halt aufeinander abgestimmt werden und dann als Art Betriebssystem zum Installieren fertig vorbereitet ausgeliefert werden. Okay, also halten wir fest, das ist ein Betriebssystem. Was ist Linux? Linux ist der Kernel des Betriebssystems, also das ist die Kernkomponente, die quasi die Schnittstelle zwischen der Hardware und dem Software-Layer darüber dann bereitstellt und ja, nachdem mehr oder weniger es ist der nicht sichtbare Teil des Betriebssystems. Okay, also Treiber, genau. Systemkomponenten, die mit der Hardware kommunizieren. Genau, dass die Festplatte funktioniert, der Monitor, die Tastatur, die Maus, die Webcam. Okay. Und jetzt wird dieses Linux, also der Kernel, die ganzen Treiberkomponenten, die werden jetzt von Debian zur Verfügung gestellt oder wie kann man sich das vorstellen? Debian nimmt sehr viel bestehende Software, eben den Linux-Kernel zum Beispiel und dann nur verschiedene andere bekannte Tools, nehmen zum Beispiel LibreOffice, Firefox, Thunderbird her und die halt von anderen Personen und Organisationen entwickelt wird und packt das Ganze in sogenannte dann Pakete rein und konfiguriert die so, dass diese Softwarekomponenten halt gut zusammenspielen und dann für den Benutzer verwendbar werden. Also der hat dann im Endeffekt das System da, das eben vom Linux-Kernel her angefangen hat, bootet, dann ein entsprechend seinen Wunsch konfiguriertes System startet und der dann halt die großen Projekte zur Verfügung hat, die es halt in der Open-Source-Software-Welt zum Beispiel so gibt, eben wie Firefox, LibreOffice oder okay. Halt dann kleinere, sehr spezialisierte Programme, die vielleicht aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen oder für Systemadministratoren interessant sind oder halt zum Teil halt auch von Heimanwender. Debian ist eine Distribution, es gibt noch andere Distributionen. Was sind dann noch andere große Kandidaten und wie unterscheiden sich die? Also die bekannten sind ganz sicher Red Hat und SUSE. Da gibt es die freien Ableger davon, OpenSUSE, Fedora, CentOS. Dann haben wir die Source-basierten, zum Beispiel Gentoo, Arch Linux. Es gibt ganz viele Ableger, es gibt hunderte Distributionen in Wirklichkeit. Die haben aber alle irgendwo doch einmal einen gemeinsamen Ursprung gehabt. Also die großen Ableger sind, glaube ich, Slackware, das es nach wie vor noch gibt. Dann die Red Hat-basierten und die Debian-basierten, kann man eigentlich sagen. Das sind so jetzt die Hauptzweige. Das heißt, Debian ist auch Ursprung von anderen Distributionen wieder? Genau. Es gibt ganz viele Distributionen, die direkt auf Debian basieren, beziehungsweise in Debian integriert sind. Ein bekanntes ist jetzt ganz sicher Ubuntu zum Beispiel, das direkt auf Debian basiert und auch Sachen nach wie vor von Debian wiederverwendet. Und dann gibt es Derivatives, das sind also so quasi Ableger, die sich offiziell zu Debian bekennen, aber dann doch eigene Ausprägungen haben, sei es dass sie sich auf irgendeinen Schwerpunkt konzentrieren, wie für Accessibility, also blinde Leute zum Beispiel, oder für Systemadministratoren, oder für Audio-Menschen, also die halt irgendwas aufnehmen wollen und spezielle Anforderungen an die Umgebung haben mit Echtzeit-Kernel. Da werden dann einfach andere User-Space-Applikationen sozusagen mitgepackt und schon mit ausgeliefert. Genau, kann auch sein, dass wirklich auch der Kernel ausgetauscht wird, ja, dass der selbst betreut wird von dem Team. Aber grundsätzlich bekennen die sich offiziell zu Debian und haben halt eine gewisse Richtlinien ein, also dass sie zum Beispiel ihre Repositories, das sind die Teile, wo die Software runtergeladen werden kann, ja, dass sie die im Standardformat anbieten, dass es da keine speziellen Sachen gibt, dass es nicht zu Debian kompatibel wäre zum Beispiel. Okay, ja. Mhm. Das funktioniert jetzt, weil das alles freie Software ist, es ist Open Source. Wie kann man sich das vorstellen? Was hat das für Vorteile gegenüber von einem Windows und einem Microsoft? Naja, von Open Source und freie Software, also da gibt es ja verschiedene Begriffsdefinitionen, die haben Ursprung oft aus dem Uni-Umfeld. In einem Umfeld, wo Forschung, wo Wissenschaft betrieben wird, wo sich Leute in irgendwas einarbeiten wollen. Und freie Software hat den Vorteil, dass man sich halt alles anschauen kann, bis ins kleinste Detail. Das heißt, es bleibt einem nichts verborgen. Und das ist natürlich was sehr Attraktives für Leute, die irgendein technisches Thema extrem im Detail bearbeiten wollen, sei es, dass sie irgendwas verbessern wollen am bestehenden System. Das heißt, das hat einen Vorteil für den Einzelnen, hat aber durchaus einen Vorteil auch fürs Kollektiv. Also dass die Arbeit eines Einzelnen wiederum der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Also das ist durchaus eine Sache, die nicht nur den Einzelnen betrifft oder Vorteile für den Einzelnen bringt, sondern auch wirklich für das Projekt. Reicht es da, wenn das Ding, also wenn die Software Open Source ist, oder muss die noch andere Kriterien erfüllen? Nein, das beschreibt ein bisschen die Geschichte hinter dem Begriff. Es gibt Free Software quasi vom Begriff her. Wir haben den Open Source Begriff und es gibt dann auch noch die Ausprägungen, die abgekürzt werden mit FOSS und FLOSS, wo es in die Richtung geht, diese Lager zu vereinigen. Das kommt aus dem... Was ist FOSS und FLOSS? Das ist Free and Open Source Software und da geht es darum, dass man sich ablöst davon, ob Software nur kostenlos verteilt wird, was so ein bisschen die Gefahr ist mit dem Begriff. Das wäre so Freeware einfach so. Ja genau, das ist dieses Free Software quasi. Und Open Source, es geht auch nicht nur darum, dass man reinschauen darf. Und da hat es quasi diese Kluft gegeben zwischen Richard Stallman und FSF, die aus der einen Liga kommen, und denen, die das sind FSF? Free Software Foundation. Ja. Das ist quasi der amerikanische Ableger davon, beziehungsweise die Oberorganisation. Und es gibt auch noch die FSFE, das ist die in Europa anzutreffen ist, die Free Software Foundation Europe, wo eben Vertreter aus dieser Bewegung sich für diese Community engagieren. Und es kommt ganz viel Software eben eigentlich aus diesem Bereich raus. Also GNU ist not Unix. Ja. Das heißt ja offiziell GNU Linux, oder? Ja, das ist eben so ein bisschen ein Streitpunkt wieder, weil damals wollte das GNU-Projekt selbst das Betriebssystem liefern, hat die ganze Software eigentlich schon zur Verfügung gehabt, bis auf den Kernel. Ja. Der Kernel ist dann vom Linus Torvalds erfolgreich geworden und die haben sich so vereint. Jetzt möchten sie eigentlich auch GNU-Linux genannt werden. Wird im Debian-Umfeld auch relativ stark so gemacht, aber es gibt da das andere Lager, das sagt, ja, Linux reicht mir einfach von der Abkürzung. Ja. Mhm. Also nochmal zum Rekapitulieren, also Open Source reicht nicht. Das ist nur, dass man den Quellcode einsehen kann, sozusagen. Um jetzt die Software in eine Linux und in eine Distribution packen zu dürfen und vielleicht anzupassen, muss man noch was machen können damit. Also da muss sie weiter abändern können, verteilen dürfen etc., oder? Da müsste man jetzt ein bisschen ausholen. Also es gibt von opensource.org, da gibt es die sogenannte Open Source Definition, in aktuellen Version 1.9, die 10 Punkte erfüllen muss. Da geht es eben darum, dass die Lizenz auch weiter vergeben werden soll. Das heißt, es reicht nicht, dass ich die Lizenzbedingungen habe, sondern dass ich hier auch genau die gleichen jemand bekommt, dem ich mein Produkt gebe oder meine Software. Ja. Das ist diese Weitergabe. Die ist auch für Debian sehr essentiell, weil diese ganzen abgeleiteten Distributionen von Debian, die bauen ja darauf aus, dass sie das, was sie von Debian beziehen, auch weiterverteilen dürfen. Und wiederum der Endanwender hat das gleiche Recht. Das heißt, es könnte die Distribution von der Distribution entstehen, solange sie eben alle diese Open Source Definition einhalten. Da gibt es auch Punkte wie, es darf niemand eingeschränkt werden. Das heißt, ich darf nicht sagen, jemand mit rotem Haar darf die die Software von mir nicht verwenden. Das, ja. das ist, erfüllt nicht die Open Source Definition. Die Integrität des Quellcodes muss gewährleistet sein. Also ich muss gewisse Kriterien auch im Source Code erfüllen, ja. dass ich meine Software auch weiter verteilen darf. Ich darf andere Produkte nicht einschränken. Also ich darf nicht sagen, weil ich auch andere Software nicht. Ich darf also nicht sagen, die Software, ein anderes Office-Produkt, das neben meiner Office-Software besteht, darf gewisse Features nicht aufweisen. In dem Moment bin ich automatisch nicht mehr Open Source. Also ich darf eigentlich nicht viel einschränken. Ja. Der freie Gedanke wird eben erfüllt. Und diese 10 Punkte, die müssen erfüllt sein, damit sie auch wirklich der Open Source Definition unterstehen und als solche Lizenz anerkannt werden. Also es gibt ja sehr viele verschiedene Lizenzen. Und Debian hält sich an dieser Definition. Also wer von Debian Software bezieht aus dem sogenannten Main Repository, das ist wirklich freie Software, der kann diese Software selbst auch wieder weiter verteilen. Und da kann man davon ausgehen, dass diese 10 Punkte erfüllt werden. Genau, sozusagen. So ist es. Mhm. Und die Punkte werden auch von allen anderen Linux-Distributionen eingehalten, oder nicht? Ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Es gibt schon verschiedene Ausartungen, sagen wir es mal so. Das fängt damit an, dass halt in manchen Ländern andere Richtlinien oder Gesetze gelten und die haben dann halt dementsprechend andere Freiheiten. Damit sie wirklich als Open Source oder freie Software anerkannt sind, müssen sie eigentlich Open Source Definition erfüllen. Die Open Source Definition gibt es in verschiedenen Versionen. Eine ältere Version davon hat, glaube ich, nur 7 Punkte gehabt. Da sind welche dazugekommen. Dann gibt es auch verschiedene Lizenzen. Also Debian hat zum Beispiel eine Lizenz, die sehr restriktiv ausgelegt wird, die GFDL, die Documentation License, die ist problematisch in speziellen Umgebungen, wird aber in anderen Distributionen zum Beispiel nicht so streng ausgelegt. Also Debian nimmt das mit der Definition, was Open Source ist, sehr streng, mit dem potenziellen Nachteil, dass irgendeine bestimmte Software vielleicht nicht ausgeliefert wird, weil sie einfach nicht das Kriterium erfüllt. Fürs Kollektiv ist das aber trotzdem super, weil man kann sich darauf verlassen, dass das alles wirklich passt. Das heißt, wirklich passt. Andere Distributionen können sich wirklich darauf verlassen, wenn sie von Debian Pakete ziehen, sind die freie Software, genau, die können so sie es. So verwenden. Wenn sie aus dem Main-Repository kommt. Also okay, es gibt Contrib und Non-Free. Non-Free, da könnten nicht freie Teile drin sein. Das sind dann so Dinge wie zum Beispiel MP3-Decoder oder ähnliche Dinge. Das sind Software-Patente dahinter, die, mit denen man keine freie Software sozusagen, die an MP3-File dekodieren kann, verteilen kann. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen sind die im Non-Free-Repository. Und wenn man auf seinem Debian, wenn man es normal installiert, Musik hören will, dann hat man meistens irgendein Paket aus diesem Non-Free-Repository installiert, damit man... Ja, also für MP3 jetzt zum Beispiel. Kann auch ein einfaches Beispiel sein, es ist eine Binärdatei in der Software drinnen, die man nicht reproduzieren kann. Irgendwelche das ist Treiber oder... Als Beispiel. Ja. Ja, Grafikkartentreiber sind das ein großes Beispiel, eben so der Nvidia-Treiber für Zeta dazu. Und es gibt dann doch einige Pakete, die halt irgendwelche Binary-Blobs halt einfach drinnen haben. Zum Beispiel zum Zeitpunkt hat es das im Linux-Kernel gegeben, dass da einfach für Firmware verschiedene Binary-Blobs drinnen waren. Die sind dann, hat es einmal einen Zeitpunkt gegeben, da wurden die alle aus dem Linux-Kernel entfernt, sodass der Kernel mehr oder weniger in Main sein kann und etwas Firmware ist dann in Non-Free, die man nachinstallieren kann. Das heißt, der Core-Kernel ist Free-Software und wenn man zusätzliche Treiber braucht, kann man aus Non-Free dazu patchen sozusagen, also zusätzliche Pakete einbinden, damit das dann mehr also diese Unterstützung hat. Ja. Was ist eigentlich ein Repository? Ein Repository ist ein quasi wie eine Datenbank, in der Software zur Verfügung gestellt wird. Wenn man jetzt ein LibreOffice oder ein Firefox installiert, muss dieses Paket irgendwo herkommen. Und Debian stellt die in sogenannten Repositories zur Verfügung, damit man auf der Kommandozeile, ihr werdet jetzt zum Beispiel ein apt-get-install von irgendeiner Software, dann wird das aus diesem Online-Archiv runtergeladen. Apt-get-install ist das Kommando, um irgendwas zu installieren. Ja. Genau, es geht um ein Kommando, das irgendwas installiert oder aktualisiert auch, dann kommt das aus einem Repository heraus. Aber man muss das heutzutage nicht mehr über die Kommandozeile machen, es gibt auch grafische Tools, genau die so das übernehmen. Ja. Genau so ist es. Mhm. Wie, also so ein Distributionsprojekt kann man nicht alleine starten. oder nicht alleine fortführen. Das ist sehr viel Code zu warten, es ist aktuell zu halten, es sind Server zu betreiben, wo man den Code runterladen kann, etc. Wie koordiniert man so ein großes, verteiltes Projekt? Debian wird weltweit entwickelt und weltweit verwendet. Wie bringt man das irgendwie unter einen Hut? Wie kann sich sowas, wie organisiert sich so ein Projekt? Also Debian zeichnet was vielleicht im Vergleich zu anderen Distributionen, vor allem zu den großen, jetzt dadurch aus, dass es Community-basiert ist. Also da steckt keine Firma dahinter, sondern es stecken Freiwillige hinter dem Projekt, die oft in ihrer Freizeit, durchaus auch im Zuge ihrer Firmenarbeit, das Projekt betreiben. Und das ist einmal relativ klein gestartet. Mittlerweile gibt es über 1000 Debian-Entwickler weltweit, die organisieren sich vorwiegend online, sei es über Mailinglisten, über einen Bugtracker, über IRC, durchaus auch durch Treffen, die es einmal jährlich auf der Welt gibt, immer in einer anderen Stadt bzw. einem anderen Land, wo 400 bis 500 Debian-Entwickler zusammenkommen und dann gemeinsam an großen Themen arbeiten, durchaus ihre eigenen Projekte vorstellen oder Neuigkeiten, die sie gern durchsetzen würden oder vielleicht ins Projekt bringen würden, vorschlagen und sich meinen. Das heißt, wenn ich was Neues unterbringen will im Debian-Projekt, muss ich zu der Konferenz fahren, oder wie? Nein, das auf keinen Fall. Die Konferenz ist eher dieses, man tauscht sich im echten Leben jetzt einmal aus, man sieht vielleicht einmal das Gesicht dazu. Also den Sebastian habe ich zum Beispiel erlebt, zwar in der gleichen Stadt wie ich, aber habe ich bis heute auch noch nie gesehen. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, damit man sich mit anderen austauscht, aber durchaus auch wirklich im großen Rahmen. Also es wird ja dann, gibt dann auch Aufzeichnungen davon, die Folien stellt man online, also dass man im Zuge eines Events auch große Themen vielleicht einmal bespricht, einfach wo die richtigen Leute zusammen sind. Also gerade wenn es um in der Infrastruktur Änderungen geht, die müssen gut koordiniert sein, weil Debian ein weltweites Projekt ist. Und wie viele Entwickler versucht man da unter einen Hut zu bringen? Jetzt. Oder sind es nur Entwickler oder wie strukturiert man, werden nicht alle die gleichen Rechte haben in dem Projekt? Wie strukturiert man die Rechte in dem Projekt? Ja, also es gibt eben die Entwickler, die sind also wirklich Mitglieder des Projekts. Die haben dann auch, nachdem das Projekt mit einer Verfassung besitzt, nachdem das verwaltet wird und strukturiert ist, die haben da bestimmte Rechte, die dürfen abstimmen bei Wahlen etc. Also das sind wirklich die Mitglieder oder die halt gemeinhin als Debian-Entwickler so bezeichnet werden. Und dann gibt es nur so verschiedene, man kann sagen, Vorstufen oder dazu, bevor man Debian-Entwickler wird, zum Debian-Maintainer oder man ist halt nur Paket-Maintainer. Aber die sind dann alle schon Teil so einer viel größeren Debian-Community, wo dann halt im Kern die Debian-Entwickler stehen, könnte man sagen. Und wie komme ich dann da rein in diese Community oder wie werde ich Debian-Entwickler? Wie kann ich da einfach herkommen und sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie dieses tolle Programm oder dieses tolle Skript geschrieben und bin jetzt Teil von dem Ganzen, oder hat das irgendwie noch Vorlaufprozesse, wo dann die Leute erstmal quasi abgecheckt werden, ob das so funktioniert, oder? Ja, der erste Anfang ist genauso. Man hat ein interessantes Projekt, das man, wo es vielleicht Sinn macht, das in der Distribution zur Verfügung zu stellen. Man sucht sich dann einen Sponsor, das ist halt ein interessierter Debian-Entwickler, der sagt, okay, das ist wirklich sinnvoll, das geben wir in die Distribution rein. Und so fängt man an mit dem ersten Paket, dann macht man vielleicht noch ein zweites, ein drittes Paket, dann wird der Debian-Entwickler meistens hergehen und sagen, okay, du bist technisch versiert, dir kann man vertrauen, dass du das quasi selber machst, werd doch Debian-Entwickler. Und das ist so dann der erste Schritt, dass man halt dann den sogenannten New Maintainer Process startet, wo es halt dann darum geht, dass man nur so ein paar, also das ist als so ein Frage-Antwort-Spiel konzipiert, wo man ein paar philosophische Dinge durchgeht, ein paar technische Dinge, wo man einfach nur mal abprüft, der versteht die Philosophie des Projektes, der ist technisch versiert und kann mit den Dingen, die man dann zur Verfügung stellt, umgehen, verantwortungsvoll umgehen, und dann macht man diesen Prozess durch und dann wird man Debian-Entwickler und ist eben dann wirklich volles Mitglied von dem Projekt. Es gibt dann auch noch die andere Variante, also wenn man quasi sich auf andere Dinge spezialisiert, wie die Software, die es quasi mit Debian ausliefert, es gibt dann also nur diese Non-Uploading Debian-Entwickler, die hat man zum Beispiel bei so im Bereich der Übersetzungen von Software, Webseitendesign, Webseitenwartung so und in diesem Bereich, also da hat man dann vor ein paar Jahren das quasi erweitert, um da Mitglieder der Community, die da aktiv sind, ins Projekt aufzunehmen. Also es gibt die Abstufung zwischen Debian-Maintainer und Debian-Entwickler aus wahrscheinlich größter Sicht ist, das Recht abzustimmen. Es gibt im Debian-Projekt die Möglichkeit, eben den Debian-Project-Leader zu wählen. Es gibt die Möglichkeit, über große Entscheidungen abzustimmen. Und das dürfen nur die Debian-Entwickler. Und es wurde erkannt, dass es eigentlich falsch ist, dass es Leute gibt, die sehr aktiv sind, aber eben keine Pakete betreiben oder betreuen auch, dass die eigentlich auch das Stimmrecht haben sollten. Und deswegen gibt es im Debian-Entwickler-Status auch die Möglichkeit, dass man, ohne dass man ein Paket betreut, im innersten Kern des Projektes ankommt. Was sind so große Entscheidungen zum Beispiel? Gibt es da keinen Chef, der irgendwie sagen kann, das wird jetzt so gemacht? Also es ist in Debian organisiert sich in Teams. Also es gibt für große Softwareprojekte wie GNOME, KDE als Beispiel gibt es eigene Packaging-Teams. Und das kann auch durchaus im Bereich sehr technisch irgendwo sein. Ich bin zum Beispiel im Debian Forensics Team, wo sich Leute aus dem Forensik-Umfeld treffen. Und die Entscheidungen werden da typischerweise vom Einzelnen bzw. von einer Gruppe getroffen. Also sei es jetzt das Release-Team, die dafür zuständig sind, dass ein neuer Release rauskommt, dass dieser ganze Prozess passt, dass die ganze Software möglichst bugfrei ist. Die können an sich das frei entscheiden, sollte es aber im Projekt zum Aufruhr kommen und jemand sagt, das ist komplett falsch, was dieses Team macht oder was irgendein Paketbetreuer macht, dann gibt es eben die Möglichkeit, dass man einen gewissen Prozess durchläuft, dass man dann zu einer Stimme quasi kommt. Normalerweise sind es eher strittige Punkte, die diesbezüglich abgestimmt werden. Aber normalerweise geht es immer darum, wer ist unser Debian Project Leader, also wer repräsentiert das Projekt nach außen hin offiziell und kann auch durchaus Delegierte bestimmen. Also jetzt sei es jetzt das FTP Master, wer ist für diese Auswahl, was kommt in unser Archiv rein, zuständig, sei es jetzt, wer ist im Release-Team drinnen. Diese ganzen Entscheidungen, die werden eben vom Debian Project Leader delegiert. Also der sagt, welche Personen sind dafür zuständig. Die müssen sich natürlich auch durchaus bereit erklären. Also der hat kein Durchsatzrecht. Aber da geht's darum, der Debian Project Leader repräsentiert das Projekt da durchaus nach außen hin und für ein Jahr. Und da möchten die Leute halt auch entscheiden, wer soll denn das sein, der das Projekt nach außen hin repräsentiert. Und aber es gibt's jetzt diese eine große Instanz, den Chef oder die Chefin ganz oben? Oder ist das alles irgendwie so dezentraler, es ist irgendwie schon organisiert? Dezentral würde ich jetzt. Also es gibt jetzt nicht einer, der jetzt auf den Tisch hauen kann irgendwann und sagen kann, nein, so nicht. Das ist ein Vor- und ein Nachteil von einem Community-Projekt. Also es gibt halt nicht, so wie eine Firma vielleicht einfach eine Vision hat, mit was sie Geld verdienen möchte oder wie der Alltag ausschauen soll, an was die Leute arbeiten sollen. Das gibt es in der Form nicht, sondern jeder arbeitet an dem, was er für sinnvoll erachtet. Das kann durchaus kontrovers sein, das kann ein Minderheitenproblem sein, etwas, was sich wirtschaftlich überhaupt nicht lohnen würde, was es durchaus interessant machen kann, hat aber durchaus den Nachteil, dass es dementsprechend schwer ist, irgendeinen Standard durchzusetzen, sei es jetzt mit welchen Tools wird gearbeitet, irgendein spezieller Workflow mit, wie die Pakete gebaut werden, wie die Arbeit durchgeführt wird, da hat jeder eigentlich relativ große Freiheit. Dementsprechend gibt es die damit verbundenen Vor- und Nachteile. Aber an und für sich muss es ja einen Standard geben. Das heißt, die Pakete, die im Projekt verteilt werden, die müssen sich an gewisse Standards halten. Vielleicht erklärt sie mal, wie der Paketmanager ausschaut oder was ein Paketmanager überhaupt ist. Und wie man als Benutzer den verwendet und wie man den auf Entwicklerseite verwendet. Ja, also beim Paketmanager, die Idee dahinter ist, der Paketmanager soll das dann einfach ermöglichen, Software zu installieren, ohne dass man jetzt das manuell im Endeffekt online raussuchen muss, so wie man es vielleicht von anderen Betriebssystemen kennt man, ladet von dort das Programm, aber hat dort einen Installer, installiert das, das lässt jede Menge Dreck am System, wenn man es wieder deinstallieren möchte und das kriegt man nie wieder weg zum Beispiel. Und die Idee jetzt hinter dem Paket, so ein Paketsystem ist, man organisiert das alles in Pakete, hat dann einen Paketmanager, da sagt man dann nur noch, ich bin auf der Suche nach diesem und jenem Paket, sagt, der installiert das, der installiert alles mit, was dazu nötig ist, damit das Programm ausgeführt werden kann und hat da die Möglichkeiten, quasi das wieder ganz das rückgängig zu machen und das wieder die Programme sauber zu entfernen. Also hat auch den Vorteil, dass ich sozusagen neuere Versionen sozusagen leichter bekommen kann etc. Genau, hat er diesen ganzen Update-Prozess auf eine neuere Version und so weiter und so fort drinnen. Da steht halt Debian als ein Repository mit sehr vielen Paketen zur Verfügung, die man halt über diesen Paketmanager dann interaktiv durchsuchen kann nach Software, die vielleicht, wo man weiß, den Namen kennt man oder zum Beispiel nur, was sie für einen Zweck erfüllen kann und kann mit tag-basierter Suche dann vielleicht was finden oder durch einfach, indem man die Beschreibungen von den Paketen durchsucht und findet dann das entsprechende Tool, obwohl man das halt vorher vielleicht noch gar nicht gekannt hat. Das ist mehr die Anwendersicht. Ja. Und die für den Entwickler, der hat, dem seine Aufgabe ist es, der nimmt halt jetzt den Quellcode von seinem Projekt her und hat dann verschiedene Tools zur Verfügung, aus diesem Code dann Pakete zu erstellen. Das Ziel ist halt dann, am Endeffekt entstehen halt dann diese Pakete, die dann der Entwickler hochlädt ins Archiv und die dann von der Infrastruktur, die Debian bereitstellt, halt für verschiedene Architekturen übersetzt wird, also gebaut wird, also dass man auch auf vielleicht exotischeren Architekturen die Pakete verwenden kann. Was meinst du mit exotischen Architekturen? Also jetzt im Desktop-Bereich so hat man jetzt bekannterweise also diese Intel und AMD CPUs und diese Architekturen, die halt auf dem basieren. Es gibt halt dann, wenn man zum Beispiel den Raspberry Pi in diese Richtung geht, das ist alles ARM-basiert, das ist eine andere Architektur. Also der Raspberry Pi, nur für den werten Hörer, ist ein Kleinstcomputer um 20, 25 Euro, der mehr oder weniger nur eine Platine ist, das sind halt Chips, also der Prozessor und so, das ist ein ARM-Prozessor, sind fix drauf verlötet und dann kann man halt Bildschirm, Tastatur etc. anstecken und da läuft eben auch ein Raspbian drauf, das ist auch eine Debian-Distribution sozusagen. Genau. Genau, und da werden dann halt diese Pakete für diese Architektur erstellt und auch vielleicht für dann noch verschiedene andere. Also es gibt allein für so ARM-basierte drei verschiedene Architekturen, die Debian bespielt. Dann gibt es PowerPC basierte Architekturen, die man vielleicht von früheren Apple-Computern noch kennt. Dann gibt es noch sehr spezielle, das ist so also S93X, das ist so im Bereich von Supercomputern und Großrechnern so angesiedelt, also da gibt es auch noch. Und das ist halt, das hat halt nicht jeder Entwickler daheim. Also der hat vielleicht seinen Desktop daheim, baut das Paket da auf seinem Desktop und die Infrastruktur übernimmt dann quasi den Rest und stellt diese Pakete für alle diese anderen Architekturen auch zur Verfügung. Das heißt, wenn ich ein Debian-Paket installiere, dann hole ich mir ein Binary, oder? Von den Debian-Servern sozusagen. Das heißt, ich hole mir nicht den Source-Code direkt und baue den auf meiner Maschine, sondern ich hole mir ein Binary für meine Architektur. Richtig, ja genau. Okay. Meine Aufgaben von dem Maintainer sind auch dann zum Beispiel eben, bevor er das hochlädt, also auch die Software zu testen, auf gröbere Fehler zu untersuchen, schauen, dass sie bestimmten Standards entspricht, wo Programme installiert werden, wo zum Beispiel so Sachen wie die Integration in ein Menü von einem Desktop-Environment und so, dass das dort die Software registriert wird und so. Das wird dann zum Teil noch vom Debian-Entwickler dazugegeben in das Paket, weil das vielleicht in dem Original-Quellcode nicht vorhanden ist. Und so Sachen, also so diese dann Integrationen des Debian-Systems, halt dann auch dieser Aufgaben, die dann der Entwickler. Das heißt, das sind so Dinge, die einheitlich sein müssen. Wo liegen die Logfiles der Programme, wo liegen die Konfigurationsfiles etc. Genau, zum Beispiel. Okay. Wenn ich jetzt als Anwender eine Software verwende und dann fehlen mir irgendwelche Funktionen, die ich gerne hätte, oder ich komme drauf, da sind Fehler drinnen, wie melde ich dem Maintainer des Pakets so einen Bug? Wie schnell geht das, dass ein Fix daherkommt? Wie funktioniert das? Ja, es gibt ein Standard-Tool, das nennt sich Report Bug. Das gibt man an, den Paketnamen oder zum Beispiel nur das Programm, und das sucht den Paketnamen automatisch heraus. Das Tool stellt dann dem Benutzer einige Fragen, was wollte er machen, was ist stattdessen passiert, und also so klassische Fragen, die halt da so beim Bug Report halt wichtig sind. Gibt noch Informationen zu den verwendeten Paketen dazu, mit Abhängigkeiten und die ganzen Versionsinformationen. Und das wird dann als E-Mail an das Bug-Tracking-System von Debian geschickt, und das bekommt dann der Maintainer von dem Paket. Und der Maintainer reagiert dann halt auf dieses E-Mail, schaut, ob das... ist das ein Fehler im Debian-Paket an sich, also in dem, wie das paketiert worden ist, oder ist das vielleicht ein Fehler in der Originalsoftware, und leitet dann zum Beispiel den Bug-Report weiter an den Entwickler der Originalsoftware. Und das sind halt dann Dinge, daher eben die meisten Entwickler dann doch freiwillig daran arbeiten. Das kann sich auch mal in die Länge ziehen. Mhm. Aber je nach Bereich und wie aktiv da die Maintainer und Teams sind, die da involviert sind, kann man da antworten. Aber die einzelnen Pakete sind jetzt sozusagen nicht abhängig davon, dass ein neuer Release vom ganzen System daherkommt, sondern die können einzelne Versionsnummern hochschalten, sozusagen eine neue Version rausschicken, und die kriege ich als Update auf meinen Rechner, oder? Und wie hängt das zusammen? Also Debian hat sogenannte Frozen Releases, also da gibt es dann ständig irgendwelche neuen, kompletten unbekannten Versionen, sondern es gibt die stabile Release, das ist Software, die gut abgehangen, gut getestet worden ist. Da muss es schon ein relativ grober Bug sein oder ein Security-Problem, dass da noch irgendein Problem im Nachhinein behoben wird. Abseits von dieser stabilen Version gibt es auch durchaus das Testing und Unstable, die in den Bereich eher Richtung Entwickler gehen oder engagierter Endanwender, der sich vielleicht mit neueren Versionen spielen möchte. Da könnte es halt noch ein bisschen zu Reibereien kommen. Da könnte die Software vielleicht noch nicht zusammenspielen mit irgendeiner anderen Software. Da könnten noch gröbere Bugs drin sein, die noch keiner gemeldet oder gefunden hat. Also da ist eher die Frage, was verwendet man. In der stabilen Release, da geht man grundsätzlich davon aus, dass die Software so stabil funktioniert, dass der Alltagsbetrieb damit möglich ist. Es kann aber durchaus sein, dass der Maintainer sehr motiviert ist und dann über andere Wege, über einen sogenannten Backport, also das Rückportieren von einer neuen Version, auch in einer stabilen Release zur Verfügung stellt. Auch nicht ausgeschlossen, hängt aber von der jeweiligen Software ab und wie viele Maintainer sind aktiv, wie viele Leute helfen aus, wie komplex ist das Problem, wie hoch ist der Aufwand. Mhm. Also das kann man allgemein nicht beantworten. Grundsätzlich ist aber so, ungefähr alle 2 Jahre gibt es eine neue stabile Release. Debian released grundsätzlich nach dem Motto, wir releasen, wenn wir fertig sind. Mittlerweile geht es aber eher schon so in eine Timeline-basierten Release-Zyklung, dass man schaut, dass man alle 2 Jahre eine neue stabile Release... 2 Jahre ist jetzt relativ lang, da gibt es etliche Distributionen, die im Halbjahresrhythmus oder so releasen, zum Beispiel Ubuntu. Ist auch genau, Debian. Ubuntu macht alle 6 Monate ein Release, die machen das ganz, ganz streng nach Datum. Und jede 4. Version von denen ist eine Long-Term-Support-Release, das heißt, die wird noch länger gepflegt. Normalerweise, 5 Jahre, glaube ich. Genau, 5 Jahre wird sie normalerweise gepflegt, dann die LTS-Release. Also 3 Jahre für den Desktop, 5 Jahre für den Server, glaube ich, so irgendwie. Genau, und die Versionen dazwischen sind, glaube ich, nur 9 Monate standardmäßig supported. Dementsprechend kann es ja durchaus sein, dass der Update Prozess relativ aufwendig ist für jemanden, der relativ wenig am Computer sitzt, weil der relativ oft aktualisieren muss, wenn er jetzt nicht zu einer Long-Term-Supported-Version greift. Umgekehrt kann es natürlich sein, dass er neue Versionen dementsprechend schneller kriegt. Das ist durchaus bekannt. Debian hat sich vor allem im Serverumfeld einen Namen gemacht, wo man nicht alle 6 Monate aktualisieren möchte, sondern eine gewisse Beständigkeit und eine gewisse Stabilität auch der Software und der Abhängigkeiten braucht. Deswegen gibt es da durchaus ein bisschen die Zielgruppenfrage. Ist das mit ein Grund, warum Debian so populär ist? Dass also auf der Serverseite sozusagen die Release-Zyklen so lange sind, dass man dort nicht so oft Updates fahren muss? Es gibt schon auch die kommerziellen Hersteller, die noch längere Support-Zyklen haben. Mittlerweile hat Debian das auch erkannt, in Debian das LTS-Projekt herausgekommen ist, wo jetzt auch die stabilen Releases noch länger supportet werden. Wie also lange ist das dann? Das geht da in Richtung 5 Jahre. Ja. Wird eingeschränkt allerdings, so wie Ubuntu. Ubuntu hat im Vergleich jetzt eine viel kleinere Softwareauswahl, die wirklich Security Support hat und die wirklich supported ist im Vergleich zu Debian. Also Debian hat alle Pakete, die in einer stabilen Release drin sind, für alle Architekturen und alle Pakete mit Security Support quasi ausgestattet. Ich glaube, momentan sind wir bei 43.000 Paketen. Das ist die größte Distribution vom Softwareumfang her. Also es gibt, glaube ich, keine andere, die so viel hat. Dementsprechend ist der Aufwand da relativ groß für neue stabile Release. Das könnte man nicht alle 6 Monate neu machen. Ja. Ubuntu hat den Kompromiss zum Beispiel, dass sie weniger Architekturen unterstützen und da geringere Softwareauswahl. Und gleich macht das jetzt mittlerweile Debian für diese LTS-Releases, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf die Intel AMD-Architektur mit 32-Bit und 64-Bit und holen uns da eine ausgewählte Paketliste heraus, beziehungsweise sagen, gewisse Software können wir nicht so lange supporten, das geht vom Aufwand her nicht. Aber grundsätzlich geht es genauso in diese Richtung und die Beliebtheit von Debian im vielleicht Serverumfeld ist eher dieses, was Debian sehr früh richtig gut gemacht hat, ist Upgrades zwischen größeren Versionen. Da war zuerst besonders bei den kommerziellen Distributionen, war eher die Maxime, wenn man neu oder Upgrade machen möchte, dann kauft man sich neue Hardware, installiert neu. Und da wird aktualisiert und Debian hat es immer unterstützt, dass man eigentlich einen Rechner hat, der uralt ist. Also der Klassiker ist so, wenn Debian-Entwickler fragen, wie alt ist der Installation, und da müsste dann auch rechnen, so wann habe ich meinen ersten Computer gekauft und die Festplatten und die Daten habe ich von damals eigentlich so mitgeschleppt. Jetzt so ein bisschen überspitzt formuliert, aber also die Installationen sind dementsprechend uralt, also im Vergleich jetzt zu anderen Distributionen oder speziell Windows und Mac. Wie funktioniert das genaue Release-Management, wenn das 2 Jahre dauert? Was passiert da? Was sind da für Schritte, die da unternommen werden, um von der einen auf die andere Release zu kommen? Wie wird festgestellt, welche Bugs waren dann jetzt hinein in die Release? Welche Qualitätskriterien müssen die erfüllen? Wie funktioniert das? Ja, es gibt, es ist, die Entwicklung passiert eben in dem Unstable und Testing Archiv zurzeit und zum gewissen Zeitpunkt, den das Release-Team festlegt, werden diese Versionen, die da drinnen sind, eingefroren. Das passiert das nächste Mal, glaube ich, im November 2016 ist der Plan. Und ab dem Zeitpunkt wird geschaut, ist das quasi das, was quasi der Kandidat ist für den nächsten Release. Und da werden halt dann nur Pakete entfernt, wo man kritische Fehler noch entdeckt oder wo noch kritische Fehler offen sind. Die werden dann da vielleicht noch entfernt, diese Pakete, oder da werden nur Fixes für diese sehr speziellen Fehler nur akzeptiert. Und das wird dann immer mehr eingeschränkt, was nur akzeptiert wird, bis das dann halt am Schluss das Ziel ist, eben quasi auf 0 kritische Bugs runterzukommen. Oder ich glaube, beim letzten Release waren es dann vielleicht nur so um die 50 offen, aber die hat man dann gesagt, die akzeptiert man und macht den Release fertig. Und dann passiert einfach, wird halt diese Version, die da in Testing war, wird halt dann als Stable bezeichnet und hat halt ihren Codenamen noch dazu, und das wird dann, werden noch eben die entsprechenden Installations-Images gebaut, und dann ist eine neue Version fertig. Okay. Das heißt, vom Freeze, wenn man sagt, okay, keine neue Software mehr rein, nur noch Bugfixes, bis zum Release, wie lang ist das ungefähr? Das ist fast ein Jahr, könnte man eigentlich sagen, kann das dauern. Also Transition Freeze habe ich mir mitnotiert, ist am 5.9.2016. Am 5.11. ist dann so ein sogenannter Soft Freeze. Das heißt, da sagt man, okay, das sollte jetzt nicht mehr viel tun. Und am 5.12., also einen Monat später, ist dann der wirkliche Freeze. Das heißt, ab dann kommen nur mehr Dokumentationsupdates rein. Da kommen Änderungen für gravierende Bugs oder für wichtig zu behebende Bugs kommen da noch rein. Und wir gehen von einer neuen Debian-Release namens Stretch im April, Mai 2017 eigentlich dann aus. Also okay. Und ein Jahr davor wird ungefähr so angekündigt, schaut, dass eure Sachen fertig kriegt, und dann geht man halt, wie der Sebastian schon gesagt hat, immer mehr und immer näher an einen Freeze ran, wo halt wirklich geschaut wird, dass das alles zusammenspielt. Was muss ein Paket erfüllen oder nach welchen Kriterien werden Pakete ausgewählt, damit sie in die Distribution aufgenommen werden? Wenn ein neues Softwarepaket herauskommt, was muss passieren, dass das in der Distribution landet? Motivation von einem Einzelnen, der die Software in Debian sehen will. Also es muss irgendjemanden geben, der sich bereit erklärt, das Paket zu warten. Das Paket sollte natürlich auch die Kriterien freier Software erfüllen, also vor allem, wenn es in Main landen soll. Ja. Und es sollte da kein Widerspruch von, also bei Copyright-Sachen, da gibt es noch Leute, die drüber schauen, das ist das sogenannte FTP-Master-Team, die schauen, ob das überhaupt verteilbar ist, die Software, die jetzt der Maintainer da ins Archiv, in das Repository hochladen möchte. Ob das da wirklich frei ist, und dann Release-Team gibt es da noch, die schauen, sind wirklich keine Release-Critical-Bugs drinnen, könnte ja sein, dass der Maintainer das einfach übersieht oder nicht darauf reagiert. Das Security-Team hat bis zu einem gewissen Grad auch durchaus ein bisschen Mitspracherecht, weil die müssen ja dann diese Security-Probleme beheben, wo sie im Vorab informiert werden, bevor vielleicht sogar der Maintainer was davon mitkriegt, weil halt irgendein Embargo notwendig ist vom Hersteller, der sagt, okay. Also da gibt es gewisse Zeiten, in denen man einen Security-Bug nicht meldet oder nicht öffentlich herausposaunt, bis man halt irgendwie einen Fix gefunden hat. Genau, also es gibt ein ausgewähltes Team an Leuten in Debian, die im Security-Team sitzen, die haben halt im Endeffekt unterschrieben, dass sie Sachen, die sie gemeldet kriegen, halt nicht an die Öffentlichkeit rausgeben, bevor das Datum erreicht ist, an dem das freigegeben werden darf. Ja. Da geht es halt darum, dass halt Security-Probleme von Leuten gemeldet werden und der Hersteller der Software die Zeit haben soll, dass er das auch richtet, bevor die Öffentlichkeit mitkriegt. Damit nicht dass so es viele da Leute das Problem ausnutzen. Sozusagen. Genau, damit es nicht ausgenutzt wird im großen Stil, und Debian ist da sehr aktiv, und das Security-Team muss aber eben die Software auch für einen langen Zeitraum supporten, und dementsprechend, wenn es wirklich irgendeine Softwarekomponente gibt, die wirklich gravierenden Stress macht, kann auch das Security-Team noch entscheiden. Das wäre zu viel Arbeit, das wird nicht aufgenommen. Ja, genau, genau. Beziehungsweise es wird da geschaut, dass die gleiche Softwarekomponente nicht doppelt oder dreifach im Archiv drinnen ist. Also gibt es durchaus so einen Fork von einem Projekt. Also wenn ein Projekt sich abspaltet, dann gibt es da vielleicht zwei verschiedene Versionen von einem Projekt, die eigentlich die gleiche Codebasis haben. Ja. Das ist auch sehr ungewünscht, dass man das im gleichen Archiv drinnen hat, weil dann muss man im Endeffekt das Security-Problem doppelt ja, oder dreifach. Fällt dir ein Beispiel ein? Ja, ein bekanntes Beispiel ist FFmpeg mit libEW. Das ist so einer dieser großen Beispiele. Da FFmpeg ist was für ein Paket? Was macht das? Das ist Multimedia-Encoder, Decoder im Endeffekt mit... Und libEW hat sich vor ein paar Jahren davon ist als Fork entstanden. Debian hat lange Zeit jetzt libEW ausgeliefert und hat jetzt wieder zurückgewechselt auf FFmpeg. Und da ist halt auch das Ziel gewesen, wieder, also nur eine dieser beiden Forks drinnen zu haben, weil die sehr großen Security-Team-Aufwand meistens verursachen, weil die Decoder. Das heißt, was ist das Kriterium, nach dem entschieden wird, dass ein Paket wieder rausfliegt aus der Distribution? Ja, es gibt eben so eben da solche Security-Bugs. Es gibt halt dann auch andere Bugs, wie zum Beispiel das Paket lässt sich nicht mehr übersetzen, weil es mit anderen Komponenten nicht mehr kompatibel ist. Es hat sich zum Beispiel, es ist ein neuerer Compiler zum Beispiel hochgeladen worden, und jetzt kann sich das Paket nicht mehr übersetzt werden. Und wenn dann halt eine Zeit lang der Maintainer nicht reagiert und sie jemand anderer findet, der sich um das Paket engagiert, dann fliegt das Paket halt raus. Okay. Da wird halt natürlich schon geschaut, dass quasi dieses Paket nicht nur von anderen Paketen irgendwie in einer Abhängigkeit oder so steht und dass man dann andere Software gleich mit raushaut, aber Aber im Endeffekt gibt es halt da vor allem in so Fällen, wo es eben so das Paket lässt sich nicht mehr installieren, es ist nicht mehr wartbar von einer Security-Sichtweise oder es lässt sich nicht mehr vom Quellcode her übersetzen, was halt ein wichtiger Punkt ist, eben, dass man immer die Software von dem Quellcode, den man zur Verfügung hat, auch wieder reproduzieren kann, das Paket. Ja. Wenn das halt nicht mehr so gegeben ist, dann und sich niemand findet, der sich dann neu darum kümmert, dann fliegt es raus. Okay. Gibt aber allerdings auch die Variante, dass Upstream, also der Originalentwickler, einfach auch gesagt hat, er mag das Softwareprojekt nicht mehr weiterführen und stellt es halt ein, dementsprechend wird es ja aus Debian irgendwann rausfliegen. Also, okay, das heißt, es gibt keinen Originalentwickler mehr, der sich um das Paket kümmert. Genau. Der Maintainer allein entwickelt das Paket selbst so nicht, sondern der schaut nur, dass es in Debian einfliegt. Ja, das stimmt auch nicht ganz. Also es gibt Software, wo Debian dann auch zum Upstream quasi wird, also der Originalentwickler. Ein Beispiel wäre Initramafest Tools, das ist so zwischen Kernel und Boot-Vorgang angesiedelt. Da war im Endeffekt die Entwicklung ist von Debian selbst gekommen, Debian ist selbst quasi zum Upstream auch geworden. Ja, okay. Gibt auch noch die Variante, dass man, dass er Upstream sagt, er möchte die Software nicht in Debian sehen. Auch die haben wir schon gehabt. Also Iron 3 ist ein Beispiel, das war so ein Window Manager. Da hat der Entwickler gesagt, er möchte die Software in keinem Frozen Repository sehen, also in so einem eingefrorenen Zustand, wie es Debian hat, also dass die Software in einer bestimmten Version dort liegt und für länger liegt, sondern der hat gesagt, er möchte seine Software immer, ich glaube, so 2 Monate oder so, darf sie maximal alt sein und dann muss sie aktualisiert werden. Das ist natürlich mit Debian nicht vereinbar gewesen. Er hat, der Upstream-Entwickler hat dann auch sogar gegen Arch Linux und gegen mehrere BSD-Varianten wollte er klagen. Das ist auch natürlich ein Grund, dass jemand sagt, die Software wird nicht weiter verteilt und die fliegt aus unseren Archiven raus. Ja, okay. Wir haben vorhin Sicherheitsprobleme angesprochen von Software, das heißt, es ist nicht ganz egal, was für Software ich mir installiere auf meinem Rechner. Wenn ich jetzt dem Entwickler vertraue, dass der vernünftige Software entwickelt und die funktioniert und das tut, was sie soll, wie stelle ich sicher, dass die Software, die der entwickelt hat, auf meinem Rechner landet? Also da passieren viele Schritte unterwegs. Wie wird die Integrität von solchen Paketen sichergestellt? Also von einem Softwarepaket, das ich bei Debian installiere? Also Debian hat einen zentralen Mechanismus, der ist das Repository, aus dem die Software kommt, der ist signiert. Ja? Der wird von einem ausgewählten Team innerhalb von Debian quasi mit GPG-Keys signiert und da kann man sicherstellen, dass wenn der vom Debian-Archiv Keyring signiert ist, dass die funktioniert. Ein einzelnes Softwarepaket als solches wird nicht signiert. Man kann überprüfen, man kann es auch manuell überprüfen, ob das Paket die Integrität in Ordnung ist. Standardmäßig, wenn man so ein Paket auf irgendeinem Mirror, auf dem das zur Verfügung gestellt wird, runterlädt, kann man das aber nicht automatisch sagen. Also man muss das im Ökosystem vom Debian sehen. Das heißt, die Paketmanager, die nehmen da Rücksicht darauf, dass sie diese Signatur überprüfen. Es wird aber das gesamte Repository als solches ist quasi signiert. Und die Software wird auf dedizierter Hardware von Debian gebaut. Das heißt, da hat nicht jeder Zugriff darauf. Ja. Und die ist auch dementsprechend abgesichert, dass von außen keine bösen Kräfte wirken können, sollen. Und vielleicht erwähnenswert, die haben jetzt da nochmal Funding bekommen, das sind die Reproducible Builds, wo geschaut wird, dass Software bit-identisch noch einmal gebaut werden kann. Ja. Das heißt, da wird ein bestimmtes Softwarepaket wird einfach genommen, wird noch einmal gebaut und man schaut, ob genau das gleiche nochmal rauskommt. Ja. Also momentan sind wir, glaube ich, bei 83% oder 84% der Software ist schon bereits reproducible. Das Ziel ist, dass man da 100% zusammenkriegt. Das ist auch ganz viel Arbeit, die Richtung Upstream, also Originalentwickler geht, wo Debian-Entwickler schauen, dass dementsprechend der ganze Build-Prozess, das Übersetzen von Quellcode in Binärpakete reproduzierbar ist. Okay. Diese Binärpakete werden dann auf den Repositories gelagert und dort heruntergeladen für den werten Nutzer. Das wird jede Menge Bandbreite kosten. Wie finanziert Debian das? Wie finanziert sich Debian? Wie werden Server bezahlt? Es wird dem Endbenutzer gratis zur Verfügung gestellt. Wie kann das funktionieren? Ja, also Die Pakete werden über ein riesengroßes Mirror-Netzwerk ausgeliefert, das von anderen Organisationen zum Großteil zur Verfügung gestellt wird. Zum Beispiel von der lokalen Universität oder vom lokalen ISP, der hat dann einen Mirror. Internet Service Provider, ja. Der hat dann halt einen lokalen Server, der spiegelt dann das ganze Debian-Archiv dort und da kann dann der Benutzer das von dort zum Beispiel runterladen. Und das gibt es halt dann eben von, weiß ich nicht, Universitäten oder Firmen und so, die stellen das zur Verfügung. Dann gibt es ja dann die ganzen Server, die von Debian selbst betrieben werden. Die kommen zum Teil aus Spenden, werden zum Teil über die Finanzmittel, die Debian zur Verfügung hat, auch gekauft. Und Ersatzhardware wird dafür gekauft. Aber diese Mittel kommen zum größten Teil aus Spenden. Das heißt, beziehungsweise Partnern von Firmen auch. Müssen nicht Spenden. Die Gelder von sind nicht ausschließlich Spenden, sondern das sind auch... Das sind auch Partner, große IT-Firmen, die dementsprechende Nutzen davon haben, dass Debian als Projekt gut funktioniert und die stellen dann halt selbst Hardware zur Verfügung oder Hardware, die Debian verwenden darf oder stellt dementsprechende Test-Hardware für Entwickler zur Verfügung. Gibt es da Beispiele? Welche Firmen haben Interesse daran, dass es Debian weiterhin gibt? Also HP ist ein ganz klassisches Beispiel, die sind schon seit langem mit an Bord, finanzieren zum Beispiel auch in Debian-Entwicklern den Zugang zu lwn.net, das ist so ein Linux Weekly News, ein Nachrichtenportal oder eine Nachrichtenseite mit sehr technischen, sehr gut recherchierten Artikeln. Die zahlen da zum Beispiel auch die Subscription für die Debian-Entwickler. Das heißt, da gibt es da durchaus so kleine Gadgets für Entwickler, die von Firmen gesponsert werden, gibt aber eigene, also wenn man nach Debian und Partner und Sponsors in der Suchmaschine der bevorzugten Wahl nachschaut, dann findet man die dementsprechenden Firmen. Aber HP ist jetzt zum Beispiel ein guter Sponsor, der ist auch immer bei den Debian-Konferenzen einer der größten Sponsoren. Es gibt da dementsprechend viele Debian-Entwickler, die direkt von HP angestellt sind. Also HP ist ein großer Arbeitgeber für Debian-Entwickler, die aus ganz unterschiedlichen Motivationen Debian-Leute in der Firma sitzen haben und durchaus direkt profitieren davon, dass sie Leute im Netzwerk integriert haben, dass sie dementsprechende gute Connections haben, dass sie vielleicht ihre eigenen Vorstellungen durchaus einmal umgesetzt bekommen. Also gibt es ganz verschiedene Motivationen, aber es gibt große Firmen, die sich dementsprechend einbringen in das Projekt. Wie hoch ist derzeit der Marktanteil von Debian? Wie viel andere Distributionen auf Debian basiert sind sozusagen in dem Marktanteil vertreten etc. Ubuntu ist recht populär, Raspbian auf dem Raspberry Pi etc. Ich glaube, da muss man sehr unterscheiden, in welchem Bereich man dann schaut, ob das jetzt eher in Richtung Server ist, in Richtung Desktop. Im Serverbereich habe ich mal gelesen, so um die 30%, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber das war so um 2012, 2013. Ja. Da ist es sehr beliebt. Im Desktop-Bereich hingegen weniger. Da gibt es halt, da hat zum Beispiel Ubuntu einen viel größeren Marktanteil und die anderen Derivate, die sich davon ableiten, mit Linux, Mint und Konsorten da aus dieser Richtung, da wird Debian bei 5% vielleicht. Also das ist ein viel geringeren Anteil. Und also es gibt seit 2004 gibt es die Popcon, das ist ein Service von Debian, wo die Softwareinstallationen registriert werden. Ist allerdings auf freiwilliger Basis und nicht der Standard, also da muss man aktiv mitmachen wollen. Da gibt es ein gewisses Gespür dafür. Wie kann man interpolieren, wie viel es gibt? Also momentan gibt es für Base Passwort, das ist ein Basispaket, das eigentlich auf jedem Debian installiert ist, gibt's, das ist das Top 1 Paket, dort gibt es 189.341 Installationen. Das ist halt weit weg von dem, was Realität. Ja, genau. Also das ist aber weit weg von der Realität, weil zum Beispiel große Installationen, die bei HP, bei Google, bei anderen großen Firmen, in Rechenzentren laufen. Rechenzentren laufen, ist das standardmäßig halt nicht aktiviert. Mhm. Und dementsprechend ist es schwer, ist es halt wirklich. Gibt es eine große Dunkelziffer natürlich, genau, weil sich die Leute nicht melden müssen und sagen, hey, ich habe eine Debian-Maschine laufen. Genau, es gibt da keine Debian-Installation, die nach Hause telefoniert und sagt, übrigens, ich bin installiert worden und zählt mich mit. Dementsprechend schwer. Man muss natürlich auch dazu sagen, es ist natürlich nicht verpflichtend, wenn man Debian laufen hat, dass man erstens die Pakete updatet, zweitens das Repository von Debian selbst verwendet. Das kann man ja selber wieder mirrorn, mit dem man dann wieder viele Maschinen dahinter betreiben kann. Das heißt, Debian selbst kann eigentlich schwer selbst feststellen. Es ist unmöglich in Wirklichkeit für genau. Debian sogar, weil die ganzen Mirror, also diese Netzwerkspiegel vom Archiv, die stehen halt bei irgendwelchen Unis und haben die Unis vielleicht noch irgendwelche Zugriffszahlen dazu. Aber im Endeffekt sagt das auch nichts schon aus, weil dahinter könnte, wie du schon gesagt hast, könnte wieder ein Mirror sein oder ein lokaler Cache oder Proxy, der das Ganze wieder vorrätig hält und wieder weitere Clients damit versorgt. Dementsprechend schwierig ist es zu sagen. Also es gibt immer wieder von Firmen so Statistiken, auf wie vielen Servern die Webseiten ausliefern, läuft Debian. Das kann man bis zu einem gewissen Grad sagen. Da die momentan Zahlen von V3Techs zum Beispiel sagen 11,4%. Ja, das kann wie man, hoch ist der Gesamt-Linux-Anteil von Servern weltweit? Ja, die sagen, glaube ich, 40% irgendwas um den Dreh, was ja mit ein bisschen Vorsicht wahrscheinlich zu genießen ist. Jetzt nur Debian oder Linux-Gesamt? Na, Linux-Gesamt. Okay. Was insgesamt wahrscheinlich trotzdem mit Vorsicht zu genießen was ist. Was läuft so, auf den anderen 60%? Ja, angeblich laufen, glaube ich, auf 40% läuft Windows. Ich gehe davon aus, dass sie sich ein gewisses Subset der Seiten einfach anschauen und ja. Das werden auch nicht die populärsten Webseiten sein dann sozusagen. Ja, ich glaube nicht einmal, das kann stimmen. Die vielen kleinen Server werden... Ja, ich glaube es gar nicht, weil gerade oft sehr große sind von Linux gebaut. Also es gibt, also ich kenne eher mehr Linux-lastige große Seiten eigentlich. Ja. Die Frage ist halt, soll man irgendeiner Statistik trauen, die man nicht selbst gefälscht hat? Also, ganz genau. Und auf wie viel soll man darauf geben? Also... So aussagekräftig ist das ja wirklich mittelbar. Kann man Debian weltweit nutzen? Gibt es da gewisse Länder, in denen die Zensur zuschlägt und das nicht erlaubt? Oder ist die freie Software in jedem Land verfügbar? Weil diverse Softwarepakete in Debian werden vermutlich auch dazu dienen können, irgendwelche Zensurmaßnahmen etc. umgehen zu können. Vielleicht sind da irgendwelche Diktatoren nicht so heiß drauf, dass Debian verwendet wird. Ja, das hat sogar eigentlich eine relativ lange Geschichte. Das Thema vielleicht, das hat eine Zeit lang ein extra Archiv für Software, die man in Amerika verwenden kann, also in den USA verwenden kann und die für außerhalb gegeben. Da ist es um die ganze Krypto-Software gegangen, also und das Export, den Export von Software, die Kryptographie in irgendeiner Form verwendet. Das hat man inzwischen aufgehört. Das war noch vor meiner Zeit. Da gab es von den USA Vorgaben, was als Waffe exportiert werden darf und was nicht, oder? Meines Wissens. Genau, in diese Richtung ist das gegangen. Es war nur, also das kenne ich als geschichtliche Anekdote, das war noch vor meiner Zeit, bevor ich im Projekt aktiv war. Aber es gibt bestimmt. Also, das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Naja, ich würde eher in die Richtung hinsehen. Also es gibt zwei interessante Dokumente im Debian-Projekt, die dem Anwender eine gewisse Freiheit geben. Den Gesellschaftsvertrag, das ist der Debian Social Contract, der sicherstellt, unter welcher Philosophie wird Debian eigentlich entwickelt, also dem jeder Debian-Entwickler auch zustimmen muss. Also dass Debian zu 100% frei bleiben wird, dass der Beitrag zur Gemeinschaft für freie Software ist. Wir werden Probleme nicht verbergen, das heißt, wir entwickeln transparent, reden, was durchaus eine gewisse Attraktivität für Firmen hat, dass sie auf Debian aufsetzen, weil einfach der ganze Entwicklungsprozess auch komplett offen ist. Also der Bugtracker als Beispiel, der ist seit 1994, das ist 1993 ist Debian ins Leben gerufen worden, 1994 ist die erste Release so richtig an der gearbeitet worden und der Bugtracker ist 1994 schon öffentlich zugänglich gewesen und hat sich unverändert seit damals ist er offen geblieben. Die Prioritäten sind die Anwender und freie Software und arbeiten die nicht unseren Standards für freie Software genügen, die werden, also es ist essentiell für das Debian-Projekt, dass die freie Software als solches der innere Bestandteil ist, dass das Projekt überhaupt funktioniert. Und das zweite Dokument ist dementsprechend die Debian Free Software Guidelines, die eigentlich so wie die bereits erwähnte Open Source Definition, die ist die Definition, was ist freie Software, sicherstellen. Und unter den zwei Aspekten könnte man sagen, Debian kann man eigentlich weltweit einsetzen. Es gibt wahrscheinlich Graubereiche irgendwo, die wir nicht kennen, weil wir halt von irgendeinem Land die Spezialität nicht kennen. Also ich glaub, das heißt, Graubereiche würden sich wahrscheinlich eher auf Softwarepakete dann beziehen und nicht auf die Distribution. Ja, auf einzelne, wo es vielleicht mit irgendeinem speziellen Anwendungsfall, ich weiß nicht, so wie Frauen dürfen in manchen Ländern nicht Auto fahren, wenn irgendein Land sagt, die dürfen keine Office-Produkte verwenden und wir wissen davon nichts, okay. Ja. Also ausschließen kann man es nicht, aber ich würde einmal sagen, aus unserer landläufigen Definition heraus kann man Debian. Das heißt, von der Debian-Philosophie her, dass freie Software, frei über Probleme kommunizieren etc., ist es weltweit anwendbar. Genau so ist es. Wie schaut es aus, wenn jetzt irgendeine Firma oder irgendwer herkommt, sich ein Debian-Paket schnappt und das dann irgendwo in ein Produkt einbaut und das dann kommerziell vermarktet? Ist das möglich oder ist das lizenztechnisch irgendwie geregelt, dass das immer frei bleibt oder kann man da auch kommen und sich das einfach nehmen und... Depends. Ja, das ist, hängt natürlich von der Software dann explizit ab. In dem Social Contract steht zumindest drinnen, man darf zum Beispiel, man darf gegen quasi keinen Nutzen dieser Software, von der Software einschränken. Also man kann zum Beispiel, man findet keine Projekte drinnen, wo in der Lizenz drinnen stehen kann, das darf man nicht für kommerzielle Zwecke einsetzen. Man muss sie aber dann schon, wenn man diese Pakete einsetzt und die Lizenzen halten, die diese Pakete, unter die diese Pakete veröffentlicht werden. Also man kann jetzt nicht hergehen, GPL-Code hernehmen aus dem Paket in seinem Produkt einbauen, das dann verkaufen und sich nicht an die Lizenzbedingungen halten. Also hast du da ein Beispiel möglich für irgendeinen Verstoß? Ja, ein aktuelles Thema ist, ich glaube, in Deutschland gibt es gerade den Rechtsstreit um VMware. Genau, das ist gerade ein aktuelles Thema. Das ist gerade vor Gericht, wird gerade ausgefochten. Ansonsten, ich glaube, es hat zumindest auch über die Jahre hin verschiedene Gerichtsprozesse um GPL-basierte Software gegeben. Es hat dann einen ganz bekannten Gerichtsprozess, glaube ich, um APIs gegeben, bei dem Google beteiligt war. Und APIs sind Schnittstellen, mit denen man gewisse Software anprogrammieren kann. Ja, und da ist es eben darum gegangen, was kann man jetzt quasi schützen, was nicht, welche Teile kann man quasi aus diesen Paketen entnehmen und für welche Teile ist dann quasi, muss man sich dann wirklich an die Lizenzen halten. Also das sind dann schon sehr Fragen, die man wahrscheinlich, wenn man das kommerziell einsetzen möchte, zum Beispiel auch sich genauer anschauen muss, wie man quasi die Software integriert in sein Produkt. Aber das heißt jetzt auch, dass Debian als solches nicht unter einer Lizenz steht, sondern dass es wirklich abhängig ist von den einzelnen Softwarepaketen, die da drin verwendet werden. Genau, richtig. Ja. Okay. Welche Lizenzen funktionieren in Debian? Welche kann man nehmen? Welche gehen nicht? Ja, also prinzipiell sind in Debian halt alle Lizenzen möglich, die halt dieser Definition von freien Softwarelizenzen entspricht, auf opensource.org zum Beispiel draufstehen. Es hat Debian mehrere Listen, wo explizit aufgelistet sind, diese Lizenzen sind in Ordnung. Da gibt es dann auch sehr viele Spezialfälle mit dieser Lizenz, mit jener Lizenz im selben Projekt kann man nicht vereinen. Also da gibt es sehr viele Dinge, die man auch beachten muss als Entwickler, wenn man dann quasi verschiedene Komponenten integriert in ein größeres Programm. Aber ansonsten ist da alles eigentlich möglich drinnen, was eben als Open Source Lizenz so anerkannt ist. Mhm. Was ist eure konkrete Rolle im Debian-Projekt? Ich bin zurzeit hauptsächlich im Multimedia-Team tätig. Ebenso einer der bekanntesten Pakete, die ich maintain, ist der VLC Media Player zum Beispiel. Und habe dann verschiedene kleinere Projekte, die hauptsächlich auch privat nutze oder dann inzwischen Upstream-Entwickler davon geworden bin, von einem kleinen PDF-Viewer und so Sachen, die halt dann klein begonnen haben. Das waren so meine ersten Pakete, die ich verwaltet habe in Debian und die inzwischen da dementsprechend gewachsen sind. Mhm. Seit wann machst du das schon? Oder wie lange? Seit das erste Paket hochgeladen, das müsste so um 2009, 2010 gewesen sein. Und Debian-Entwickler bin ich seit 2012, 2013 so herum. Mhm. Also das, für mich hat Debian, also dieses erste Debian-Paket, den Einstieg dann in die Welt der freien Software so irgendwie dargestellt. Also ich habe das erste Paket hochgeladen und habe dann begonnen, mich mit der Entwicklung, also bei verschiedenen Projekten in die Entwicklung also weiter dazu integrieren und dann an einigen Projekten außerhalb von Debian dann mitgearbeitet, weil ich diese Software halt in Debian verwaltet habe. Was machst du beruflich? Wie findest du die Zeit, Debian-Entwickler zu sein? Ja, also es gibt ja Freizeit. Nein, ich bin an der IAIK, an der TU Graz, ja. Projektmitarbeiter. Mhm. Michael, wie schaut es bei dir aus? Bei mir war der Einstieg über das Krümmel-Projekt. Da bin ich damals noch auf der TU Graz. Was ist das Krümmel-Projekt? Das Krümmel-Projekt ist ein Debian-basiertes Live-System. Was ist ein Live-System? Mit dem man auf einem USB, also heute vor allem auf einem USB-Stick, damals auch noch auf CDs, einen Rechner booten kann, ohne dass man was installiert drauf. Das war so damals so, Knoppix war sehr bekannt, heute kann auch Wunderlife-CD genauso das Gleiche. Ja. Damals, 2003, habe ich damit angefangen, weil mich die anderen Live-Systeme eigentlich nicht zufriedengestellt haben. Und da bin ich als EDV-Administrator auf der TU Graz aktiv gewesen und bin da quasi ins Debian-Projekt immer tiefer hineingerutscht, sagen wir es einmal so. Bin dann von mehreren Entwicklern, Debian-Entwicklern, die Krümmel verwendet haben, aufgefordert worden, doch bitte direkt ins Debian-Projekt einzusteigen. Und habe es dann 2009 auch wirklich gemacht. Mhm. Betreue aber schon seit längerem diverse Pakete, teilweise aus dem Krümmel-Umfeld, also zum Installieren von Krümmel auf einen USB-Stick oder Installieren auch von Debian mit Krümmel-Tools zum Beispiel, dass man wirklich ein normales Debian auch nur installieren kann. Also betreue viele verschiedene Pakete als solches und bin mittlerweile auch im Debian Forensics Team aktiv, habe selbst eine Software, die auf Krümmel-Technologie, auf Debian-Technologie basierend Forensik-Spezialitäten zur Verfügung stellt, engagiere mich da, bin in der Z-Shell Packaging Group aktiv. Was ist das, eine, das ist eine Shell, eine interaktive Shell. Was ist eine Shell? Das ist quasi dieses, was man im Konsolenfenster sieht von... Was ist eine Konsole? Ja, ich glaube, ich brauche den Publikumsjoker. vielleicht erkläre ich es kurz. Das Benutzerinterface, so wie es die meisten kennen, besteht einfach aus einer grafischen Oberfläche mit Fenstern. Also zum Beispiel der Browser ist so ein grafisches Fenster. Da stellen sich dann Webseiten dar und so weiter. Und normalerweise arbeitet man mit der Maus und doppelklickt auf irgendwelche Programme, die man halt öffnen will und schließen will etc. Und die Kommandozeile und die Shell ist eines dieser Fenster, in denen man Textkommandos eingibt, genau, mit denen man das System dann steuern kann. Also man kann genauso gut Dateien verschieben, umbenennen, erstellen, und diverse, ja, Programme ausführen, die halt kein grafisches Benutzerinterface zur Verfügung stellen, so wie es die meisten Programme, die wir kennen, tun, sondern halt einfach nur Text ausgeben zum Beispiel. Zum Beispiel. Und die Z-Shell ist jetzt so die große alternative Shell. Also standardmäßig kommen die meisten Distributionen mit der Bash. Und die Z-Shell ist eine besonders mächtige Shell unter, ja, Bauern-Usern besonders beliebt. Und die haben wir seit bei Krümmel von Anfang an dabei gehabt. Und mittlerweile, das war die Standard-Shell sozusagen. Das ist quasi das, also für interaktiv ist es die Standard-Shell, für Skripte ist es nach wie vor die, jetzt die Dash, war damals noch die Bash. Aber für das, was man quasi interaktiv eingibt, ja, auf der Konsole, ist es die Z-Shell. Und da bin ich im Team aktiv, dort mache ich vorwiegend die Infrastrukturseite, also ich betreue so einen sogenannten Jenkins-Server für Continuous Integration, wo die Leute... Was ist Continuous Integration? Ja, ich komme gerade dazu, wo die Leute jede Änderung am Paketbau oder von einer neuen Version, die sie zur Verfügung stellen wollen, alles, was sie in ein Versionskontrollsystem veröffentlichen, wird automatisch das Paket herausgebaut. Das heißt, man kann irgendeine kleine Änderung am Paket machen und sieht sofort oder nach wenigen Minuten bekommt man ein passendes Debian-Paket zur Verfügung gestellt. Das heißt, man muss auch nicht warten, bis das in Debian zur Verfügung steht, sondern man kann es dementsprechend im Vorfeld nutzen. Und das ist nicht nur für engagierte Test- oder Beta-User interessant, sondern es ist auch für die Entwickler natürlich interessant, funktioniert das Resultat, das sie da gebaut haben, eigentlich für mich, ohne dass ich das vielleicht auf meinem alten Laptop selbst bauen muss. Und das heißt, als Entwickler kann ich hergehen und meinen Source-Code einfach editieren, check den, wie man sozusagen sagt, ein in meine Versionskontrolle, mache eine neue Version, die wird am Server hochgeladen und dann läuft das Werkel und am Ende fällt dann einfach ein Debian-Paket raus. Ja, genau, und da bin ich über eigentlich so Firmenumfeld immer tiefer in ein Projekt reingeschlittert, das sich Jenkins Debian Glue nennt, wo ich Continuous Integration mit Debian-Paketbau vereine, dass man ohne viel Aufwand quasi dieses Resultat rauskriegt. Was machst du beruflich? Ich bin selbstständig und bewege mich vorwiegend im Umfeld Systemadministration, Schwerpunkt Debian, Forensik, Continuous Integration, Continuous Delivery. Also wie kriege ich Software kontrolliert vom Entwickler zum Endkunden oder Endsystem raus? Das ist so mein Schwerpunktbereich. Wie schaut das mit anderen Entwicklern aus weltweit? Was haben die für einen Hintergrund? Wie alt sind die? Aus welchen Ländern kommen die? Wie hoch ist der Frauenanteil im Debian-Projekt zum Beispiel? Also Debian-Entwickler weltweit haben wir über 1000, also momentan sind es 1097, die vorwiegend männlich sind. Also genaue Zahlen gibt es nicht, weil es ist nicht verpflichtend, dass man sein Geschlecht mitteilt. Aber wir bewegen uns so irgendwo in der 2%-Rate beim Frauenanteil. Es gibt eigene Initiativen, also Debian Women Project hat es gegeben, wo Frauen ermutigt worden sind. Hat es gegeben? Ja, hat es gegeben, insofern, als dass das nicht sonderlich aktiv momentan ist. Also gibt es nach wie vor, ist aber nicht extrem präsent. Das hat sich ein bisschen auf andere Projekte, hätte ich gesagt, verlagert. Die Initiativen hat es gegeben, dass der Frauenanteil gehoben wird, aber es ist nach wie vor relativ schwer, dass man das quasi auf eine 50-50% Quote zusammenkriegt, leider. Von der Verteilung her, wie die Debian-Entwickler so weltweit organisiert sind, die USA sind führend mit 174 Entwicklern momentan, ja. Deutschland knapp dahinter mit 172, dann geht es schon runter auf 95 in Frankreich, 73 in England, in Österreich haben wir 22, ja. Wovon wir in Graz 5 sind, wenn ich mich nicht täusche, ja. Es gibt das ganz heißt, lustige, Europa ist sehr stark vertreten. Europa ist sehr stark, USA ist sehr stark vertreten. Ja. Wo es ganz sicher schwach ist, ist Asien zum Beispiel. Ja. Das ist einfach nicht so präsent. Was vielleicht noch erwähnenswert wäre, also die Statistiken werden oft so noch runtergebrochen, wie hoch der Debian-Entwickleranteil im Vergleich zur Population ist. Und da gibt es ja durchaus die skandinavischen Länder, die relativ stark sind, weil die Population oben nicht so hoch ist, aber relativ viele Debian-Entwickler in Wirklichkeit sind. Also man muss es immer ein bisschen in Relation setzen, diese Zahlen. Also die USA haben so viel, aber ja gut, die haben natürlich dementsprechend viele Einwohner. Wie schaut es in Südamerika, Afrika? Gibt es auch. Also die nächste Debian-Konferenz zum Beispiel findet in Kapstadt statt. Das ist vorwiegend, sind da mal auch die regionalen Leute aktiv, die sich dementsprechend um das Event kümmern. Es gibt da ein Team von Leuten, die schon erfahren sind bei der Konferenzplanung, die dann weltweit sich da einbringen. Es gibt schon auch in entlegenen Bereichen Debian-Entwickler, aber in Industrienationen sind sie natürlich einfach von der Anzahl her stärker vertreten. Wo wir gerade von Kapstadt und dann Konferenzen reden, wo sind die nächsten Konferenzen, wo man Debian frönen kann sozusagen? Oder gibt es spezielle, da wird es nicht nur die DebConf geben, wo die Entwickler sich treffen, da wird es auch andere Konferenzen mit Debian-Schwerpunkt geben, oder? Ja, es gibt zum Beispiel eben, wenn wir Debian Women vorher angesprochen haben, es hat jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Jahren immer Debian Women Mini-DebConf gegeben, in Barcelona. In Spanien. Ja, ich glaube, das war in Barcelona. Das ist halt eine kleinere Ausführung der so einer kleinen Konferenz, die geht normalerweise über Wochenende, wo sie halt dann gezieltere Gruppen treffen. Gibt es ja dann klassisch im Herbst oder im November ein Mini-DebConf in Cambridge in England. Und das sind so dann wer über das Jahr verteilt. Das hat er seit ein paar Jahren, gibt es in Salzburg immer wieder eine Bugscrashing-Party, wo man sich halt am Wochenende zusammensitzt und an Debian arbeitet. So zum Beispiel, also Bugs Crashing kann man sich so vorstellen, dass du wahrscheinlich im Support-System irgendwelche Listen an Fehlern in Software gesucht werden und die werden an dem Wochenende versucht, so viele wie möglich zu richten. Genau. Ja. Das ist, es gibt auch noch, also es gibt als Events gibt es auch noch sogenannte Sprints, wo sich Leute aus dem Debian-Projekt selbst für irgendein spezielles Thema treffen. Das heißt jetzt, wir möchten uns über Groupware beschäftigen mit gewisser Software oder mit gewissen Problemen. Sei es jetzt für irgendeine bestimmte Programmiersprache, dass der Support in Debian besser ist. Da gibt es dann von Debian-Projekt unterstützte Sprints, wo eben dann geschaut wird, dass die richtigen Leute zusammenkommen. Das ist dann durchaus eher Debian fokussiert, also weniger für Leute, die noch nicht im Debian-Projekt sind. Aber die Mini DevConf sind definitiv eine gute Anlaufstelle, also um sich einmal da einzubringen und sonst da natürlich User Group Treffen in Städten, die weltweit stattfinden. Wo findet man solche Listen? Wo findet man das online? Beziehungsweise wo treffen sich Debian Entwickler? Ich habe es vorhin IRC angesprochen, also Internet Relay Chat. Wo trifft man sich da? Wie findet man die Links zu den Events, damit man danach schauen kann? Ja, es gibt ein Wiki. Es gibt wiki.debian.org, da gibt es eine Events-Unterkategorie. Da stehen normalerweise die meisten Events drinnen. Da kann man reinschauen und was suchen. Ansonsten, wenn man einen IRC-Client auf dem Debian-System installiert, kommt man standardmäßig immer auf irc.debian.org und in den Debian. Also irc.debian.org, ja. In den Debian-Channel und von dort aus wird man dann quasi meistens in die lokalen Channels weiterverwiesen, in den deutschsprachigen, in portugiesischsprachigen etc. Und dort kann man sich dann wahrscheinlich weiterhandeln, über Fragen stellen. Ja. Wenn man jetzt sich einfach nur einlesen will ins Debian-Projekt, also sich Dokumentation etc., was gibt es da für Möglichkeiten? Also es gibt das Debian-Anwender-Handbuch als Beispiel. Das ist unter einer freien Lizenz ein Buch, das sehr viel über Debian-Mechanismen erzählt, also sowohl vom Prozess als auch technische Details. Der Zugang hängt jetzt davon ab, aus welchem Hintergrund man eigentlich rauskommt. Also heute, gerade mit so virtuellen Maschinen, wo man sich in einem VirtualBox, in einem VMware-Player vergleichbaren, ein Betriebssystem seiner Wahl einfach einmal booten kann. Also man muss es nicht einmal installieren, sondern man bootet es einfach. Oder mit einem Live-System, gibt es auch von Debian Live-Systeme von Ubuntu etc. Und kann man sich das einfach mal anschauen und schauen, funktioniert das bei mir? Ist das für meinen Anwendungsfall überhaupt interessant? Gibt es die Software, die vielleicht überhaupt in meinen Alltag verwenden möchte oder die ich gerade speziell suche? Also kann es sein, dass man in der Freizeit komplett andere Anforderungen hat als in seinem Arbeitsalltag. Dementsprechend kann auch freie Software einfach interessant sein, dass man sich für irgendein spezielles Projekt begeistert. Habt ihr, was sind eure privaten Anwendungsfälle von Debian? Wofür braucht ihr das privat? Also ich nehme an, File-Server etc. Was weiß ich, vielleicht läuft sogar am Handy was. Ich habe es eigentlich seit jetzt ungefähr 2007 als einziges System, also als einziges Betriebssystem auf allen meinen Systemen drauf. Ja. Ich hab davor habe ich so die Suche nach meinem Wahlbetriebssystem durchgeführt, habe verschiedene Distributionen ausgetestet und bin bei Debian dann hängen geblieben eigentlich. Und nutze es eigentlich für alles, was anfällt. Von eben der Debian-Entwicklung an sich, an der Entwicklung an Upstream-Projekten, über die Freizeitgestaltung, über weiß nicht, Media Player und inzwischen erwachsende Bibliothek an Computerspielen, läuft bei mir alles auf Debian basiert. Das ist häufiger ein Thema, womit man die eingefleischten Gamer ein bisschen abschreckt, wenn man sagt, unter Linux, ja, die gängigen Titel sind dort nicht vorhanden oder gibt es da nicht. Was kann man da als Alternative empfehlen oder wie bringt man die zum Laufen vielleicht? Naja, es gibt ja inzwischen einerseits Support von zumindest von Indie-Entwicklern, also von kleineren, an zwar Spielen, die halt von ein, zwei Leuten entwickelt werden oder von kleineren Indie-Studios, die inzwischen auch mit eben nicht nur Windows- und Mac-Support vielleicht daherkommen, sondern auch mit Linux-Support und das von Haus aus inzwischen schon mitbringen. Und dann gibt es halt auch jetzt, ist halt mehr oder weniger einer der wichtigsten Plattformen, die halt, es halt da in diesem Bereich halt gibt, mit Steam, ist halt jetzt auch verfügbar auf Debian bzw. auf Linux im Allgemeinen, und das hat auch bei inzwischen ein paar größeren Titeln auch zu Support für Linux geführt. Das sind aber generell eher neuere Titel, die da einfach mit Linux-Support entwickelt werden, genau. Oder die alten Spiele werden jetzt nicht portiert werden, oder? Das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber ja. Also es gibt inzwischen ein paar neuere Titel, die mit Linux. Gibt es irgendeine spezielle Linux-Distribution, mit der man speziell auf Gamer abzielt? Ja, es gibt das von Valve selber entwickelte SteamOS, ja. Das jetzt gerade gepusht wird. Das ist natürlich da in dem Bereich wird das gerade speziell für die Gamer mehr oder weniger entwickelt. Kommt jetzt dann auch mit den eigenen Steamboxen daher und also dedizierte Hardware dafür, genau, die wirklich dafür gebaut wird, ja. Die halt auch da wirklich darauf abgestimmt ist, ja. Und wahrscheinlich dann auch getestet wird, dass die Spiele ja wirklich laufen. Und das basiert auf Debian, ja. Und die Leute waren auch durch bei der Konferenz in Portland mit dabei, also die hat man dort getroffen, okay. Und die bringen sich ein und sagen, was waren unsere Probleme. Und das heißt, da hat das Debian-Projekt auch was davon, wenn Steam an dem System entwickelt, weil das wandert wieder, die Erkenntnisse und der Source Code, genau, wandern wieder zurück in Debian. Ja, genau. Was sind deine privaten Anwendungsfälle für Debian? Es ist das System, das ich mittlerweile am besten kenne und dementsprechend das am einfachsten einzusetzende. Also mittlerweile ist es so, dass ich mich in keinem anderen System so wohlfühle und die ganzen, also sagen wir mal, Macken gibt es überall, ja. und oder Spezialitäten, und bei Debian kenne ich halt eigentlich alle. Der Schuh, der am wenigsten drückt. Genau, das ist der Schuh, der am wenigsten drückt, und er ist am einfachsten zu supporten. Man hat eine gewisse Freiheit mit freier Software, also gerade wenn man programmieren kann, kann man sich dementsprechend auch selbst behelfen bei Problemen, wo halt der eigentliche Entwickler sagt, ja, das interessiert mich nicht, und dann ändert man das, verbessert es, schickt einen sogenannten Patch zurück, gut, das kriegt ist den in einer neuen Version automatisch. Wenn man schon Entwickler genau ist, so ist, dann kann man natürlich dann selbst am System feilen. Was würdest du oder was würdet ihr, nach welchen Kriterien sucht sich ein normaler Benutzer eine Linux-Distribution aus? Also mein erster Tipp wäre in die Richtung, dass man sich einmal nach dem Bekanntenkreis umschaut. Also was verwenden vielleicht Leute, die man im Umfeld hat, ebenfalls. Weil gerade für den Einstieg oder wenn man so ein paar grundlegende Probleme hat, die man vielleicht über Buch oder online nicht so einfach gelöst bekommt, ist es ganz praktisch, wenn man jemanden hat, den man einfach einmal kurz anrufen kann, eine SMS schicken oder eine Mail schicken. Das heißt, das ist so primäre Support-Geschichte, genau, dass man da wen hat, mit dem man direkt reden kann und Hilfe kriegt. Genau, also was eigentlich im Bekannten- und im Freundeskreis verwendet wird. Dann vielleicht, also ein Entscheidungskriterium oft ist, was die Schule, die Uni, der Arbeitgeber vorgibt. Also ja. Es kann ja sein, dass da irgendeine Empfehlungen gibt, dass es für bestimmte Vorlesungen wird das empfohlen, da gibt es alles, was ihr braucht, habt zur Verfügung. In der Schule vielleicht das Gleiche, oder der ja. Arbeitgeber sagt halt, okay, wir setzen Linux ein. Dementsprechend ist das und das unser Wunsch oder unsere Vorgabe. Dann weitere Kriterien wären also verfügbare Softwareauswahl, also liefert die Distribution die Software, die ich eigentlich einsetzen möchte, auch so, wie ich sie brauche. Wie schaut der Hardware-Support aus? Also läuft die Hardware, die ich im Einsatz habe, spezielle Architektur, spezielle Webcam, spezieller Monitor, also wie schaut es da aus? Das lässt sich mittlerweile relativ leicht herausfinden, weil es einfach Live-Medien gibt zum Booten, wo man es ausprobieren kann und schaut, ja. Was alles funktioniert. Dann auch durchaus die Zielgruppe. Es gibt Distributionen, die sind halt für manche Sachen besser geeignet. Sei es jetzt das Videoschnitt, Gamer. Videoschnitt, Games, blinde Anwender, Systemadministratoren, Audio, was auch immer. Also da gibt es sehr viele Nischenprodukte in Wirklichkeit, die oft auch. Alle Office-Anwendungen. Office-Anwendungen gibt es eigentlich auf jeder großen Distribution. Also das ist mittlerweile kein großes Thema mehr. Wie einfach ist das Ganze zu bedienen? Also richtet sich vielleicht die Distribution speziell an Einsteiger, dass die Installation besonders einfach ist, die Updates vielleicht besonders einfach sind, dass es spezielle Sprachenunterstützung gibt. Also im Debian gibt es sehr, sehr viele Sprachen, die unterstützen, auch sehr exotische, die von Distributoren aus anderer Richtung vielleicht gar nicht unterstützt werden oder auch von kommerzieller Software. Also sei es, dass Windows und Mac die Software gar nicht zur Verfügung stellt, die Software in der Sprache zur Verfügung stellt. Da gibt es vielleicht Übersetzungen, die für jemanden speziell interessant sind. Wie lange ist vielleicht auch der Support? Also wie lange kriege ich Unterstützung für das installierte Betriebssystem? Da wenn ich weiß, ich brauche das System mindestens 5 Jahre, dann genau. Suchen wir halt was aus. Dann sollte man sich eine Long-Term-Supported Distribution aussuchen, beziehungsweise eine Version davon, mit der man dementsprechend nicht alle paar Monate aktualisieren muss. Kann durchaus das Thema sein, dass man relativ faul ist beim Aktualisieren und nicht ständig irgendeine Änderung haben möchte, weil jetzt hat man sich daran gewöhnt und dann ist auch das interessant, dass es halt nicht zu viel neue Versionen nicht geben sollte. Nicht so viel Bewegung gibt einfach genau, im genau. System, ja. Kann es natürlich auch sein, dass man spezielle Software einsetzen möchte, die nur von speziellen Distributionen unterstützt wird. Also zum Beispiel? Eine kommerzielle Software, die man kauft und die, da sagt der Hersteller dann... Kommerziellen Support gibt zum Beispiel. Genau, kommerziellen Support bzw. dementsprechende Pakete zur Verfügung stellt und da sagt er halt, ich gebe das für die folgenden Distributionen, stelle ich das zur Verfügung, dann ist es natürlich auch wesentlich einfacher. Man geht den Weg einer unterstützten Distribution, als man... Das heißt, das Ganze funktioniert dann so, dass es eigentlich ein Linux-System als Unterbau hat, aber dann halt kommerzielle Software drauf läuft, die vom Hersteller supportet. Ja, also nehmen wir jetzt als Klassiker, es gibt jetzt irgendeine Audioschnitt- oder Audiobearbeitungssoftware, die man für gutes Geld kauft. Und da gibt es jetzt als Beispiel Ubuntu oder Debian-Pakete. Dann ist es natürlich einfacher, man installiert ein Ubuntu oder Debian, als man installiert jetzt vielleicht ein Fedora, wo es dafür keine Pakete dafür gibt. Dann dementsprechend könnte die Software dann nicht verwenden. Also das ist durchaus ein Entscheidungskriterium, was ja nicht heißt, dass man nicht mehrere Distributionen gleichzeitig verwenden könnte. Das ist durchaus möglich, aber die meisten gehen mittlerweile den Weg, dass sie halt ein Hauptbetriebssystem haben. Meinst du jetzt mehrere gleichzeitig auf einem Rechner oder mehrere gleichzeitig für verschiedene Systeme, je nach Anwendung? Also sowohl als auch. Also wenn man mehrere Laptops, mehrere Computer hat, dann kann man dementsprechend für einen speziellen Anwendungsfall durchaus eine eigene Maschine haben. Kann aber durchaus sein, dass man es selbst am gleichen betreibt. Also das heißt, dass man es installiert hat und ins andere Betriebssystem reinbootet oder auch, was durchaus möglich ist, dass man es virtualisiert, also dass man ein Betriebssystem am Laufen hat und das könnte auch jetzt durchaus ein Windows sein oder macOS und in einer virtuellen Maschine hat man dann ein Debian oder ein Ubuntu oder was auch immer laufen und kann es gleichzeitig nutzen, sei es, dass man sicherer surfen möchte. Also da gibt es zum Beispiel die Tails-Distribution, die sich darum kümmert, dass der Browser die ganze Konfiguration, Netzwerkkonfiguration, Tails, genau, ja. Kommt aus dem Debian-Projekt heraus und die sind im Tor-Projekt involviert und die versuchen halt für anonym, für sichere Surfen, für spezielle Anforderungen an ein Live-System mit Zugang zum Internet, mit Browsen, mit Online-Banking, was auch immer, die bestimmte Umgebung zur Verfügung zu stellen. Und das kann durchaus sinnvoll sein, dass man das sicher ist für den Anwender, dass er nicht getrackt wird von Google, verfolgt werden kann, vielleicht nicht lokalisiert wird, geografisch etc. Ja. Genau. Das heißt, dass irgendein Journalist ist, der irgendwas veröffentlichen möchte, ohne dass er seine Quellen offenlegt. Ja. Und, das ist ein eigenes Thema, weil da kann man sich wahrscheinlich auch stundenlang drüber unterhalten, weil da gibt es gewisse Einschränkungen, also nur weil man ein sicheres System verwendet, heißt das, dass man nicht nachverfolgbar ist, beziehungsweise nicht. Also es gibt auch da gewisse Unsicherheiten, aber das sind halt da spezielle Gründe und dann schlussendlich natürlich auch die Kosten, also wie viel das Betriebssystem kostet, das man verwendet, ob man es jetzt kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt, ob es eine freie Distribution ist, die auf beliebig vielen Rechnern installieren kann, also keine Einschränkung. Eine kommerzielle Distribution darf ich vielleicht auf einem Rechner mit so und so viel Prozessoren installieren. Debian kann ich jetzt auf 3 genauso wie auf 30 oder 3000 oder 30.000 Rechner gleichzeitig installieren und zahle deswegen keine Sinn. Weil du es vorhin angesprochen hast, Ubuntu, das sehr populär ist bei vielen Endanwendern, weil es halt einfach zu bedienen ist. Warum gibt es Ubuntu? Warum ist es gegründet worden als Abspaltung? Wieso ist es so populär? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Also Ubuntu wurde gegründet um 2004 herum, glaube ich. Es hat Mark Shuttleworth ein paar Debian-Developer um sich geschart und Ubuntu gegründet. mit dem Ziel halt auch einfach einerseits Betriebssystem, glaube ich, auch zur Verfügung zu stellen, das halt einfacher zu bedienen ist. Also, dass es fertig konfiguriert, installiert wird, wo dann quasi die Konfiguration, die man zum Teil halt damals bei anderen Distributionen noch selber hat durchführen müssen, hat, dass das wegfällt. Und dann auch in die Richtung gegangen ist, dass man zum Beispiel eben regelmäßige Releases halbjährlich zur Verfügung stellt und dann eben alles, was dann später mit LTS und so gekommen ist. Wieso Ubuntu so beliebt ist, ich glaube, sie haben einfach sehr lange Zeit sehr gut Publicity betrieben, gezeigt, dass es auch einfach möglich ist, Linux zu installieren und zu benutzen. Und dass quasi diese Hürden, vor denen man da lange Zeit Angst gehabt hat, dass das nur ein Experte bedienen kann, der da sich jahrelang damit beschäftigt, dass man denen einfach sagt, dass das auch anders möglich ist und dass das einfach so bedienbar, benutzbar ist, wartbar ist und da installierbar ist. Würdet ihr euren Eltern eher Debian oder ein Ubuntu installieren? Ich habe meinem Vater ein Debian installiert. Und er verwendet das auch. Ja. Ist bei mir ähnlich, einfach weil ich mit Debian vertrauter bin, weil es mein Alltag quasi ist. Ich kann, tue mir leichter beim Supporten. Ist jetzt aber quasi wirklich dieser persönliche Hintergrund, dass ich mir mit dem Debian leichter tue. Das würde jetzt nicht heißen, dass ich jetzt den Eltern meiner Frau zum Beispiel was von einem Ubuntu abhalten würde, wenn ich sage, ich möchte Ubuntu installieren. Also ein Debian-Entwickler kommt auch mit einem Ubuntu zurecht, behaupte ich jetzt einmal. Aber es gibt durchaus so, im Detail kann es dann durchaus sein, dass irgendwas auf Ubuntu anders realisiert ist und wo mir die Mechanismen oder die Paketnamen dann vielleicht nicht vertraut sind oder der Mechanismus für irgendeine Spezialität. Dementsprechend, bei mir ist es eigentlich überall Debian. Ich kann Debian guten Gewissens empfehlen. Also Debian zehrt relativ lang von einem schlechten Ruf mit dem Installieren, weil das auf der Konsole war und textbasiert. Und es gibt mittlerweile einen grafischen Installer. Und es ist jetzt, also es gibt so diesen Running Gag in Debian. Also eigentlich muss man nur einer Henne ein Korn auf die Tastatur legen und dann kann die Henne das Debian installieren. Also eigentlich muss sie nur die Weiter-Taste, die Enter-Taste bedienen können. Das trifft es relativ gut. Also wenn man mit gewissen Standardeinstellungen leben kann, dann kriegt man da einfach ein relativ solides System installiert. Im Detail kann es natürlich durchaus sein, dass ein Ubuntu mit irgendeiner Hardware-Konfiguration besser zurechtkommt. Das möchte ich nicht einmal abstreiten, weil Ubuntu halt einfach ein anderes Ziel da verfolgt. Also die möchten halt, das soll auf einem Desktop-System, soll das Desktop-Produkt gut funktionieren. Debian ist dieses sogenannte Universal OS, der soll halt quasi auf diesem Mini-PC genauso gut funktionieren wie auf einem riesengroßen Cluster. Und da gibt es keine spezielle Konfiguration für einen Desktop, sondern da muss man halt wissen, welche Pakete muss man sich installieren. Und dementsprechend ist es gerade für einen unversierten, ungeübten vielleicht ab und zu mal im Detail mühsam, aber sehr viel ist definitiv noch so Urban Legend oder ja, in den guten alten Zeiten war das Hacker-Betriebssystem oder das, da hat man sich schon gut ausgekannt und das hat. Was sind eure ersten Anpassungen, die ihr an einem neuen, frischen, installierten Debian vornehmt, wenn ihr es verwenden müsst? Ich hab ein paar Metapakete, die installiert, die einfach alles, was ich standardmäßig verwende, mit installieren. Und dann habe ich, gibt es noch zwei Repositories, wo meine Konfigurationen drinnen sind und danach ist es quasi aufgesetzt und einsatzbereit und das ist auf allen Systemen dann das Gleiche. Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich bin sogar einen Schritt weiter gegangen und habe mir meinen eigenen Installer geschrieben, der die Pakete so ausliefert, wie ich mir Grundinstallation von Debian vorstelle, also die universal ist, also die möchte ich immer so haben, egal ob es jetzt ein Server ist oder Desktop und die Konfiguration kommt quasi nachher aus der Versionskontrolle beziehungsweise über die Metapakete, wo drinnen steht. Was meint ihr mit Metapaketen? Ein Metapaket ist ein triviales Paket, wo eigentlich nur drinnen steht, welche anderen Pakete möchte ich zusätzlich installiert haben. Das heißt, das ist da ist gar nichts selbst drinnen, sondern sind nur Abhängigkeiten, die dann installiert genau, werden. Genau. Okay. Du brauchst nur ein Paket installieren und das zieht dir alle anderen, die du haben möchtest. Sei es jetzt, du möchtest ein LibreOffice auf einem Desktop drauf haben, du möchtest irgendein Media Player drauf haben, deinen bevorzugten VLC zum Beispiel, dann werden die passenden Softwarepakete auch installiert, ohne dass ich jetzt explizit VLC, LibreOffice etc. anführen muss. Woher kommt der Name Debian? Was heißt das? Was bedeutet das? Das ist die Kombination vom Name der Freundin vom Ian Murdoch und Ian selbst. Das war Deborah. Und das war seine damalige Freundin, dann auch Frau, mittlerweile wieder geschieden. Ian ist sogar vielleicht ein interessanter historischer Ausflug. Hat das Debian-Projekt verlassen, ist zu Sun gegangen, war dann noch bei einer anderen Firma und ist mittlerweile bei Docker gelandet, die wiederum sehr stark mit Debian zusammenarbeitet oder beziehungsweise auf Debian basieren. Also eigentlich ganz lustig zu sehen, wo die Kurve von jemandem, der 1993 ein Betriebssystem angefangen hat, dann eigentlich im Jahr 2015 wieder weitergeht. Ja, zu guter Letzt möchte ich noch wissen von euch, wie ihr auf die Idee kommt, bei Debian mitzuarbeiten, was eure Motivation ist, unbezahlt an einer Distribution mitzuwirken? Also bei mir ist es damals aus dem Uni-Umfeld entstanden, dass ich quasi in meiner Arbeit wie auch Freizeit an einer Software entwickelt habe, die meinen Arbeitsalltag erleichtert und besser gestaltet. Und über diese Schiene freie Software ist quasi mein Arbeitsalltag entstanden, wo ich heute als Selbstständiger davon lebe, diese freie Software zu installieren, zu supporten, weiterzuentwickeln. Und es ist jetzt nicht nur mehr Freizeit, dass ich für Debian entwickle, sondern es ist auch Arbeitszeit. Also es gibt Firmen, die mich dafür bezahlen, dass ich Debian-Pakete in Debian pflege, damit ihr Alltag quasi leichter gestaltet wird, dass ihre Software vielleicht dort besser funktioniert, dass ihre Probleme dort behoben werden. Der Zugang zu Debian-Entwicklern erleichtert ja auch den Support für Firmen, die auf Debian basieren. Also die tun sich auch dementsprechend leichter, dass ihre eigene Software funktioniert, wenn sie wissen, es kommen größere Umstellungen in dem und dem Bereich. Also dementsprechend bei mir haben sich Freizeit und Arbeitsalltag miteinander vereint und heute ist es quasi eine Selbstverständlichkeit für mich. Also ohne Debian wüsste ich nicht, wie ich arbeiten sollte. Wie ist das bei dir, Sebastian? Ja, bei mir ist es, glaube ich, auch ähnlich entstanden. Es ist also aus, ich habe dann begonnen, es zu nutzen und habe halt dann, nachdem ich es halt dann doch als Hauptsystem genutzt habe, auch begonnen, daher quasi der Code verfügbar war, die Dinge, die mir quasi nicht gepasst haben oder die hätte gern anders umgesetzt gesehen haben, da auch dann quasi Patches zu schicken und mitzuentwickeln und auch die Software reinzubringen, die ich gerne verwenden würde. Und das hat sich dann eigentlich so weiterentwickelt, bis das halt dann der Schritt dazu gekommen ist, man wird halt Debian Developer und dann ist es eigentlich so heraus, ich habe zumindest so eine gewisse, also zu allen Paketen, die ich so auch betreue, so, die nutze ich auch eigentlich ständig und die will ich dann auch wirklich auf dem aktuellen Stand wissen, gut gewartet wissen, dass die ja benutzbar sind, habe halt dann auch immer direkt quasi das, daher als ich einsetze, auch immer das Feedback. Einerseits erleichtere ich mir das Leben selber dadurch und mache mir das besser und kann auch andererseits auch für andere dann wieder, die dieselbe Software einsetzen, auch wieder was zurückgeben. Was würde dir Leuten raten, die auch ihre Pakete verbessern wollen, tun sollen? Was sollen die tun? Sollen die, wie bringen die sich am besten ein, wenn sie noch kein Entwickler oder Maintainer sind? Ja, ich glaube einfach die Sachen, die Sachen ändern, die sie ändern möchten, an Patch schicken oder hergehen und fragen, ich würde das gerne ändern, wo soll ich denn da ansetzen? Es gibt verschiedene Mailinglisten, es gibt eben Debian Mentors, wo man da quasi die erste Hilfestellungen kriegt, oder einen IRC-Channel, der auch Debian Mentors heißt, da kann man quasi starten, beginnen, Fragen stellen dazu und es kann auch sein, zum Beispiel, wenn man nur eine Software verwendet, die nicht übersetzt ist und sagt, ich würde die jetzt gerne übersetzen, damit ich die besser einsetzen kann oder damit das halt quasi wer anderer, der vielleicht der die Software typischerweise in Englisch ist, in Englisch nicht so bewandert ist, die besser einsetzen kann, geht daher und erstellt zum Beispiel eine Übersetzung und schickt die dann die Übersetzung dann an den Bugchecker. Das kann also so ein erster Einstieg sein und von da entwickelt sich das dann meistens eigentlich weiter, bis dass man hoffentlich zum Debian-Entwickler wird. Also es muss irgendeine spezielle persönliche Motivation eigentlich dabei sein, dass man irgendwas verbessert, also es reicht nicht, um zu sagen, ich möchte bei einem Projekt dabei sein, sondern man sollte schon irgendwie einen Hintergrund davon haben, sei es jetzt, dass man es beruflich braucht, sei es jetzt, dass man es privat braucht oder dass man sagt, okay, das gefällt mir eigentlich eh gut, aber ich sehe da Verbesserungspotenzial oder da gibt es, oft ist es ja wirklich nur dieses eine kleine Problem, das man behebt und wenn es immer mehr Probleme sind, die man beheben kann, kann es durchaus passieren, dass man halt selbst auf einmal zum Original, zum Upstream-Entwickler wird, also auf einmal betreut man die Software selbst, also es geht vielen Debian-Entwicklern auch so. Da rutscht man halt irgendwo rein und sagt, oh, das schaut super praktisch aus oder das löst mein Problem super. Das möchte ich jetzt verwenden und da habe ich eine kleine Verbesserung, die wäre interessant, dass man es reinbringt. Und auf einmal ist man halt in der Rolle des Aktiven, der eigentlich mehr macht als der ursprüngliche Entwickler oder Maintainer davon. Und dementsprechend also irgendein persönlich gelösten Problem wird dann halt ein Problem gelöst, das allen weiterhilft. Ja, ich glaube, wir haben es, oder? Ich glaube auch. Herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen, uns Fragen zu beantworten. Danke fürs Zuhören. Ja. Schluss, oder? Schluss aus, vorbei. Schluss aus, ja. Danke fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. So sieht's aus.